Herzlich willkommen beim Greifenklaue Podcast. Der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Willkommen zur 100. Folge des Greifenklaue Podcast. Heute mit einem Sondergast. Hallöchen, ich bin der Philipp von Nerds gegen Stefan. Außerdem dabei Christophorus. Und natürlich Greifenklaue. Ja, wir haben es geschafft. 100. 100 Jahre Greifenklaue Podcast. Super. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, hättest du was gedacht, dass wir vor knapp 10 Jahren so lange durchhalten, Christoph? Nee. Ich hätte gedacht, 3-4 Ausgaben, dann ist es auch wieder vorbei. Aber Ruhe. Ja. Stattdessen habe ich schon 100 Folgen geschnitten, der Wahnsinn. Hast du da wirklich 100 Folgen geschnitten oder hat einer der anderen zwischendurch Hosts, wie Mike zum Beispiel, hat er seine Folgen, hat er glaube ich selber geschnitten oder richtig? Der hat ja auch 4 oder 5 Folgen mit mir gehostet. Tatsächlich, das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich glaube Florian Glorian hatte auch 1-2 Folgen. Ja gut, dann waren es halt keine 100, mein Gott. Spreche es mir doch ab. Nein, das meine ich gar nicht. Ich komme mal auf die, dass wir halt zwischendurch noch andere Hosts hatten. Wie zum Beispiel Glorian, der ja vor 5 Folgen auch wieder dabei war. Ja, das stimmt. ich habe, wo ich hier gerade auf einen Comic gucke, das muss ich ihn nachher auch nochmal zitieren. Ja, da ist ja für das ein oder andere Zitat mit Sicherheit gut. Und genau, und Mike war ja auch zwar nur wenige Male dabei, hatte aber unter anderem das Interview mit dem Kollegen von Splittermond organisiert. Die Folge war noch auf unter 20. Naja gut, also wir wollen ja gar nicht auf historischen Sachen drauf rumreiten, sondern uns einer anderen Sache widmen, dem Rollenspiel-Karneval, der leider sehr schlecht, wie soll man sagen, besucht. Ja, besucht, also leider gibt es sehr wenige Artikel in letzter Zeit, aber ich denke mal, wir widmen uns diesem. Der heißt Überleben. Da kann man bestimmt alle was zu sagen und wie immer gucken wir einmal rein. Der Text ist frisch online gegangen. Ich kann da insofern was zu sagen, dass ich sagen kann, dass viele meiner Charaktere nicht überlebt haben. Da kommen wir auch noch zu. Also, kämpft der Karneval der Rollenspielbox um sein Überleben. Zeigt mir in diesem Karneval für die Monate Mai und Juni, dass das kein kurzer und aussichtsloser Kampf ist. Auch im Rollenspiel ist das Thema Überleben ein wichtiges und sehr vielseitiges. Zum Beispiel die Frage, ob Spielecharaktere um jeden Preis überleben sollten, ist wahrscheinlich so alt wie das Rollenspiel selbst. Wie seht ihr das und welche Gründe würdet ihr für die ein oder andere Position finden? Gibt es auch Alternativen zum bedingungslosen Extrem auf der einen oder anderen Seite? Ja, wollen wir mit unserem Gast anfangen? Ja, bevor wir aber einsteigen, müssen wir erstmal erwähnen, was wir hier trinken überhaupt. Kaka-Kaffee. Genau, Kaka-Kaffee. Luwak-Kaffee aus Indonesien gilt als der teuerste Kaffee der Welt. Wie viel hast du bezahlt? Gar nichts, hat mir meine Nichte aus Indonesien mitgebracht. Also oder von Bali vielmehr. Ich bin sicher, dass das wirklich Luwak Kaffee ist. Und einfach nur umgefüllt. Gut und günstig. Ja, wie schmeckt der? Nach Kaffee. Wie Kaffee. Mit viel Milch und Zucker schmeckt der wie ein normaler Kaffee mit viel Milch und Zucker. Aber gut, ich bin auch kein Kaffeetrinker, sondern Teetrinker, von daher. Ja, ich glaube, er ist mir auch ein bisschen dünn geraten, davon mal abgesehen. Ich merke recht wenig Säure, er schmeckt schon mit Milch recht abgerundet. Das liegt daran, weil wenig Kaffee drin ist. Für Christophs Verhältnisse. Ich glaube tatsächlich, wenn du mir jetzt einen normalen, guten Kaffee geben würdest, sagen wir mal, vielleicht mal für 10 bis 15 Euro das Pfund, würde ich wahrscheinlich keinen Unterschied jetzt merken zu dem vermutlich sehr viel teureren Kaffee. Ja, da muss ich auch sagen, ich bin da auch kein Sommelier, was das angeht. Für mich schmeckt er auch nach Kaffee. Aber er wird seine Qualitätsmerkmale haben. Einmal in meinem Leben einen Unterschied beim Kaffee gemerkt und das war Bei unserem Kollegen Jan haben wir Rollenspiel gespielt und der hatte so einen Bio-Kaffee und da hast du tatsächlich den geschmacklichen Unterschied festgestellt, dass der halt irgendwie, sag ich mal, milder war als so ein normaler Kaffee und der hat mir auch wirklich richtig gut geschmeckt, aber gut. Ich bin halt, wie gesagt, kein Kaffeetrinker und habe dann trotzdem wieder zu meinem Tee irgendwann gegriffen. Wir hatten in unserem Podcast ja schon mehrere Kaffeetests und ich muss so sagen, ich habe festgestellt, und ich arbeite ja normal im normalen Leben als Krankenpfleger und das klischee-mäßig trinken wir Kaffee noch und nöcher. Und ich habe tatsächlich festgestellt, Kaffee ist eine der wenigen Sachen, wo du wirklich schon 2-3 Euro mehr merkst am Geschmack. Also wenn du jetzt den ganz billigen Ramsch-Kaffee kaufst für, sagen wir mal, 4 Euro das Pfund und vergleichst das schon, ich nenne jetzt einfach mal eine Marke, ganz random, sagen wir Mövenpick-Kaffee für 6 Euro, also 2 Euro mehr, ein Riesenunterschied. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wenn du dann einen Bio-Kaffee nimmst, vielleicht noch die Bohnen selber malst, wie ich gesagt habe, 10 bis 15 Euro für das Pfund, das ist wie Tag und Nacht. Danach steigert es sich nicht mehr ganz so stark. Also ich hatte schon Kaffee im Podcast, glaube ich, für 50, 60 Euro das halbe Kilo. Da war dann nicht mehr so ein großer Unterschied, auch jetzt bei diesem, wie heißt der, Luwak-Kaffee. Luwak-Kaffee. Aber so gerade in diesem normalen menschlichen Preisspann, den man zahlen würde, wenn man jetzt nicht super was sich Besonderes gönnen möchte, zwischen 4 Euro Kaffee und 10 Euro Kaffee, das ist der Wahnsinn. Ja. Ja, man merkt ja auch definitiv die Getränketesterfahrung bei Philipp. Ja, ich bin da leider sehr, ich bin Banause, was das angeht. Ich bin da immer eher ergebnisorientiert. Für mich zählt es einfach nur, was bringt mir der Kaffee? Wie schnell lässt er meinen Puls in die Höhe schnellen, dass ich auch sofort da bin? Und da interessiert es mich eigentlich gar nicht, wie der schmeckt. Aber gut. Ingo kennt das Gleiche auch beim Tee. Du brauchst halt den Kaffee zum Überleben und das ist eine schöne Überleitung. Im Gegenteil, im Tee. Ich bin absoluter Genießer und ich koche den auch so, dass er meinen Puls nicht allzu sehr... Nee, ich meinte jetzt auch, was mich angeht. Also, in deiner Erfahrung bei mir. Ja, das kann man aber nicht Tee nennen. Das ist Teer vielleicht. Es wurde aus Teeblättern hergestellt, ja, aber es war definitiv eine völlig neue Erfahrung für mich. Ja, also wer ein ähnliches Erlebnis haben möchte, muss einfach mal die 3-4-fache Blattmenge nehmen und die 20 Minuten ziehen lassen. Das ist also nach 5 Minuten ungefähr wird schwarzer Tee bitter und dann, also, ach. Und nach 20 Minuten süß. Ja, nee, nicht von alleine. Gut, kommen wir zum Überleben-Karneval. Ich habe es auch geschafft, den Tee von Christoph zu überleben. Siehst du, ja. Also Kern der Frage war ja quasi, dürfen Spielercharaktere sterben, wenn es die Regeln sagen, wenn es die Spielsituation sagt, oder bist du einer, der dann eine Deus Ex Machina einbaut oder anders das abwehrt, dass die Spielercharaktere sterben? Das ist so eine typische Larifari-Antwort, die ich jetzt bringe, aber kommt natürlich drauf an. Also, wenn das Regelwerk dir sagt, die Figuren können sterben, zum Beispiel so bei vielen Kinderrollenspielen ist es ja so, dass es nicht funktioniert. Wir hatten ja letztens 1-6 Freunde zum Beispiel, wenn die da irgendwie verdroschen wären, dann gehen sie nach Hause und weinen. Aber keine Ahnung, wenn ich jetzt, was du gerne spielst, Dungeon Slayers, alles mit Slayers zum Beispiel. Ja. Natürlich können die Figuren da sterben. Das ist, glaube ich, nicht die Frage. Es kommt, glaube ich, vorher drauf an, möchte die Gruppe das, dass die Wahrscheinlichkeit hoch oder gering ist. Also ich habe zum Beispiel jetzt in meiner eigenen Gruppe, in meiner Insta-Girls-Gruppe, wo ich mit den ganzen Mädels spiele, die sonst kein Rollenspiel spielen, die wollen einfach eine spannende Geschichte erleben. Wir spielen ja so OSR-Kram, verschiedene Abenteuer, aber auf dem Regelsystem von Beyond the Wall. Und die wären jetzt nicht 100% glücklich, wenn sie bei jeder dummen Entscheidung sofort sterben würden. Wenn sie aber wirklich das provozieren, dass, keine Ahnung, ich gehe mal zum Drachen hin und gucke, was passiert, wenn ich den mit dem Schwert haue. Und es ist, sagen wir mal, Level 100 Drache mit 20 W20 Schadenswürfen, dann müssen sie es nicht wundern. Aber ich kenne zum Beispiel durchaus Spielleitungen, die der Meinung sind, du hast jetzt einmal die falsche Tür gewählt oder du bist jetzt einmal, sagen wir mal, doof umgeknickt und hast jetzt einen kritischen Patzer und bist tot. Das wäre nicht die Art, wie ich spielen wollen würde, aber ich weiß, es gibt sehr viele, die daran Freude haben. Zum Beispiel, es gibt ja Dungeon Crawl Classics, wo du am Anfang den Trichter hast, also wo du quasi die Charaktere der Stufe 0 aussiebst bis irgendwann mal einer überlebt, Survival of the Fittest. Und da ist es natürlich ein elementares Spielprinzip. Da kann man das nicht einfach anders machen. Genau, und ein Trichter wird auch noch erwähnt. Da kommen wir nachher nochmal zu. Im Speziellen. Mhm. Ja, ich sehe das ähnlich. Wobei ich da ja auch schon ziemlich leidgeprüft bin, was das angeht. Aber man muss halt dazu sagen, dass auch zahlreiche Charaktertode oder halt die Abenteuer, in denen das passiert ist, auch bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Also man erinnert sich da immer noch gerne zurück an diese Momente, weil die dann manchmal auch skurril waren oder auch ein, zwei Mal ziemlich heldenhaft vielleicht dann sogar, den sich der Charakter dann einfach geopfert hat. Und für mich ist das jetzt kein schlimmes Element, weil irgendwann verliert man so die Bindung zu seinen Charakteren, wenn das passiert. Nein, also wenn man sich so ein bisschen darauf einstellt, also so ein bisschen die Bindung loslässt und das auch akzeptiert, dass der Charakter auch sterben kann, dann kann das auch Spaß machen. Ja, finde ich. Ja. Ich finde es ja auch, ist eigentlich so umgekehrt. Dadurch, dass mein Charakter sterben kann, bekomme ich jetzt eine Bindung zu ihm. Weil wenn ich weiß, ich spiele etwas, wo eh nichts mit passiert, dann brauche ich dazu gar keine emotionale Bindung auf. Sondern erst, wenn es irgendwann kritisch wird und ich fiebere, jetzt muss mindestens eine 14 kommen, ansonsten bin ich tot, dann habe ich ja ein emotionales Investment in diesen Charakter, in dieses Risiko und es wird spannend für mich. Also geht mir zumindest so. Ja, natürlich, klar. Also gerade bei dem Beispiel der Trichter nochmal zu bleiben, gerade da ist das ja natürlich intensiv. Ne, wenn der Charakter, die Charaktere, die den Trichter überlebt haben, dann auf Stufe 1 sind, ist ja doch nochmal so ein kleines, schönes Erlebnis. Bin ich nicht. Also da finde ich es nicht besonders intensiv, nee. Nee, wo ich schon. In dem Fall. Muss die Figur für dich dann wirklich sterben oder reicht, wenn sie aus dem Spiel raus ist? Weil es gibt ja zum Beispiel viele Rollenspiele, wo du, wenn du sagen wir weniger als 0 Trefferpunkte oder Lebenspunkte hast, du noch nicht sofort tot bist, sondern in so einem Zustand, wo du vielleicht nochmal gerettet werden könntest. Ich finde Rollenspiele, die da eine vernünftige Mechanik der zwischen Leben und Tod anbieten, schon sehr gut. Zum Beispiel D&D 5 macht das meiner Meinung nach vorbildhaft. Dass du hast so, sag ich mal, maximal 3 Runden, 5 Runden Zeit, je nachdem, was du würfelst, dass sich die Kameraden nochmal retten, aber dann ist halt auch Schluss, ne, wenn das hingegen sowas ist wie bei, sagen wir mal, D&D 3, sag ich mal, du hast dann deine minus 2 Hitpoints und dann jede Runde geht einer runter, bis zu minus 10, das ist dann vielleicht schon wieder ein bisschen lang, weil häufig hast du bei D&D nicht mehr als 5 Kampfrunden, bis alles geklärt ist. Ja, auch bei Dungeons Lair finde ich die Mechanik in Ordnung. Da hast du ja einen Bereich bis minus Körper, wo das gehen kann. Andererseits hast du manchmal einen hohen Schadensinput. Das heißt, das Risiko ist gegenwärtig. Ja, also es muss Risiko da sein, es muss jemand sterben, am besten halt der Mitspieler. Ja, also selber überleben, die Mitspieler sterben, dann weiß man, was man geleistet hat. Oder was man zumindest auch für Würfelglück hatte. Aber meistens, die Mitspieler sterben, ja. Meistens, ja. Okay, die Mitspielercharaktere. Entscheiden wir sorgfältiger. ja, meistens ist ja tatsächlich nicht nur Würfelglück, sondern halt auch ein bisschen, also gerade beim Trichter, können wir nachher nochmal ein Beispiel bringen. Vom Christoph, wo es halt, sag ich mal, nicht Würfelglück ist, dass ungefähr 75% seiner Charaktere sterben, während beim anderen niemand gestorben ist. Aber da kommen wir dann noch zu. Haben denn Tode bei dir oder bei euch eine andere Wertigkeit, je nachdem, wie es zu diesen Toten gekommen ist? Also beispielsweise, ich stürze mich jetzt bewusst in den Kampf mit einem Drachen, wie zum Beispiel als Beispiel, und sterbe dann. Hat das eine andere Wertigkeit als eine Geschichte, die mir immer wieder auf Cons erzählt wird? Ich weiß nicht, ob sie wahr ist, aber ich höre sie immer wieder. Es könnte gewesen sein, das Warhammer 40k Rollenspiel, wo du die normalen Soldaten spielst, Only War, genau. Und da ging es irgendwie, sie mussten über ein Schlachtfeld rennen und der Spielleiter hat immer gewürfelt und hat gesagt, ja, wenn ich jetzt einmal eine 1 würfel, dann seid ihr alle tot, weil Artillerietreffer. Also wo sie überhaupt nichts selber machen konnten. Ja. Also wäre das zum Beispiel, wo ich denke, ich kann jetzt eh nichts machen und sterbe, ist es weniger schlimm als ich bin selber schuld, weil ich das unbedingt so machen wollte? Achso, ja, dazu wollte ich eh noch was sagen, was du vorhin aufgeworfen hast. Du hast ja im Prinzip den Klassiker aufgeworfen, bei mir sterben Charaktere nur, wenn sie was Dummes tun. Meine Theorie ist, okay, die hast du vielleicht mit Instagirls widerlegt, aber meine Grundtheorie ist, die meisten Spieler sind nicht bereit, was Dummes zu tun, sondern tun schon das, was sie selber für irgendwie klug halten. Wenn dabei rauskommt, dass beim Spielleiter ankommt, dass man was Dummes tut, ist es meistens ein Spielmissverständnis. Also, dass der Spieler die Beschreibung anders verstanden hat als der Spielleiter. Das wäre für mich also eher ein Grund, nochmal nachzufragen, was möchtest du tun? Oder noch besser, um dahinter zu kommen, wo das Missverständnis liegt, was möchtest du erreichen? Ja, und dann verstehe ich vielleicht, ach so, das ist seine Idee, die ist ja doch gar nicht so doof, sondern also das zum einen. Und ja klar, wenn man sich jetzt selber in den Kampf mit dem Drachen stürzt, das habe ich einmal erlebt, wo da war der Drache als Gimmick in dem Abenteuer eingebaut, da war durch so ein leuchtender Pilz, an dem man vorbeigeht, dann wurde ein Zoll gefordert in Form eines magischen Gegenstandes und wenn man nicht bereit war, den zu zahlen, glimmte im Hintergrund der Drache auf. Ja, und irgendwie hatte, was war eine alte, erfahrene Gruppe, AD&D Stufe 8, also ordentlich vollgepackt mit magischen Gegenständen und Schutzzaubern und okay, das versuchen wir mal. Und da war das eine epische Schlacht mit dem Drachen und wir haben jemanden gestorben, beziehungsweise naja, sagen wir so, mit dem Teil mit dem Drachen, da ist niemand gestorben, also außer der Drache. Dummerweise haben wir uns dann hinterher total verzettelt, weil der eine hat als Gegenstand gefunden, etwas, womit er die Zeit zurücksetzen konnte. Und der hat versucht, alle anderen Charaktere umzubringen, hat aber unter anderem nicht damit gerechnet. Ich hatte dann so eine Reflektor-Regenbogenwand, dann ist den Schaden, den er auf mich gezielt hat, direkt auf ihn gesprungen, er ist gestorben, hat dann aber die Zeitrücksetzung ausgelöst, sodass quasi gar nichts passiert ist. Diese Grundszenerie kommt mir aber sehr bekannt vor. Ja, mit Schaden, da haben wir bei Christoph auch noch was. Kann ich auch noch schön tot erzählen. Sein Barbaren und meinem Zauberer das Schwert von, was so wie es hieß, es ging, die ganze Abenteuertrilogie hieß Schwert von so ja, und so. D&D war das ja, noch, ja. D&D, genau, Randall-Morn-Trilogie, das Schwert von Randall-Morn. Er wollte es mir abnehmen. Ach nee, du warst der Zauber, ich war der Barbar, Entschuldigung. Richtig, und ich wollte den Feuerball. Er hatte noch zwei Spielsessions vorher sogar die Eigenschaften des Schwertes rausgefunden, dass es nämlich Zauber zurückspringen lässt und dann haut er den einen Blitzschlag auf mich und verdampft seinen Charakter selber. Das war sehr amüsant. Ja, du siehst, das sind halt Momente, die man sich dann erinnert, ne? Genau. Ja, und das dann halt auch so zur Wertigkeit, also ich denke schon, dass das so einen gewissen Unterschied macht. Wobei es jetzt vielleicht, also du gerade das Beispiel genannt hast mit dem Artillerie-Feuer, wo die Charaktere auch nichts dafür können, dass sie dann plötzlich rausgerissen werden. Das kann, also sowas kann natürlich frustrierend sein. Genau. Wenn man da gar keine Entscheidungsgewalt drauf hat. Ja. Aber das setzt man vielleicht auch so ein bisschen gleich. Also wenn, als du das erzählt hast, hatte ich sofort die Szene von Soldat James Ryan im Kopf, wenn die landen und da aus den Booten springen und einer nach dem anderen niedergemäht wird. Also natürlich kann das dann auch frustrierend sein. Wir hatten das aber auch mal bei Omnivore. Ich weiß gar nicht, bei Omnivore warst du, glaube ich, nicht dabei. Nö. Wir hätten dann eine Halblingsgruppe gespielt als Spezial-Sniper-Einheit und das hatte bei mit dem Warmer-System war eh schon kritisch, weil quasi war es so, dass wenn die etwas auf irgendwas geschossen haben, war das nach zwei Schüssen spätestens tot. Aber wenn Schaden reingekommen ist, waren die quasi auch tot. Also das waren so eine Glaskanonen quasi. Und da war es dann so im Prinzip auch, dass der Gegner auch einen Sniper hatte und der hat meinen Charakter einmal getroffen, zack, tot, fertig. Und da habe ich dann in dem Moment auch gar nicht dran gedacht, dass bei Warhammer gibt es ja diese Schicksalspunkte, hat auch der Spieler sich dann gedacht, hätte ich wahrscheinlich einziehen können und nochmal eine weitere Chance gehabt, aber irgendwie ja, war es da dann mit dem Charakter vorbei auf jeden Fall. Aber wir hatten, meine ich, noch eine Zweitbesetzung und die war auch, die hatte irgendwie die cooleren Text gehabt. Also von daher konnte ich da mit leben. Aber es war einer der wenigen, also ich habe eigentlich relativ wenig Charaktertode dafür, dass ich ein großer Fan davon bin. Ich kann auch nochmal sagen, warum ich Fan von Charaktertoden bin. Oder wo das erste Mal der große Party-Kill kam. Und zwar war das, wir haben ja alle, ich komme ja auch quasi, bin da mit DSA groß geworden und da ist ja dann das Spiel mit Battlemap böse, das Spiel mit Figuren böse, etc. Also alles, was Spaß macht. Alles, was Spaß macht, genau. Das ist der Punkt gewesen. Ich bin halt so sozialisiert worden und dachte immer, hey, ist wichtig, dass man da beim Rollenspiel viel redet und ausspielt und bla. Natürlich ist das auch wichtig, macht auch Spaß. Was macht eben auch Spaß, Miniaturen über die Battlemap zu schubsen? Und das habe ich dann mal erkannt bei einer DCC-Runde beim Olaf, der auch schon mehrmals zu Gast im Podcast war, der das selber auch gerade für sich entdeckt hat. Das war so die Zeit, wo Settembrini und die ARS, genau, die Abenteuer-Rollenspiel-Theorie aufkam. Klammer auf, wer dazu mehr wissen will, einfach mal ARS im Greifenklaue-Blog googeln. Jedenfalls ging es ja darum, dann offen zu würfeln, zum Beispiel. Halt keine hinter Meisterschirm. seine Würfel verdeckt zu halten und vielleicht sogar noch zu drehen. Ja, also das sollte dann nicht mehr geschehen. Und habe ich persönlich auch nie gemacht, aber alleine, dass man dahinter würfelt, ist ja vielleicht schon ein Zeichen dafür, dass man das tun könnte. Oder, naja, wie auch immer. Jedenfalls, das Offenwürfeln ist halt so eine Vertrauensfrage. Nicht eine Vertrauensfrage, sondern eine Spannungsfrage. Weil ich kann ja dann auch mit allen Würfen, die der Mitspieler mitfiebern quasi, das ist schon eine gute Sache. Und dann hat man das Miniaturenschubsen selber, macht auch viel Spaß. Und und die Runde, die wurde mal durch einen Total Party Kill beendet. Und da war der Christoph auch dabei. Der hat den nämlich ausgelöst. Ja. Das war so, dass wir in eine Eichtum eines Paladins eingedrungen sind, die geschändet wurde, wohlgemerkt. Und wir diesen Schänder aufhalten wollten. und nach einiger Action, ist übrigens ein tolles DCC-Abenteuer gewesen, nach einiger Action sind wir dann ins Hauptheiligtum gekommen und da kniete jemand saß auf dem Thron. So, ich habe gekniet. So, und was macht der Paladin? Er kniet sich da vorhin. Also, wir wussten, dass der das Heiligtum geschenkt war, dort drin war in dem Raum und der Paladin kniet sich da vorhin. Also quasi, mir war bewusst, dass das der war, der den Raum geschnitten hat. Ich glaube allen anderen außer Christoph auch. Nein, ich habe ja gebetet, dass er uns nicht gleich angreift und nicht besser wird. Aber er hat es dann getan und das löste im Endeffekt dann auch einen Total Party Kill aus. Aber das war ein Kampf, der 2-3 Stunden gedauert. Das war aber so intensiv, weil ich kann für jeden Charakter heute noch aufzählen, was er hätte besser machen können, damit wir den Kampf gewonnen hätten. Wenn das wohl für Glück und ein bisschen Holde gewesen wäre. Also wieder, was weiß ich, denn geflankt hätte, statt was anderes zu versuchen und dadurch das vielleicht ein Erfolg gewesen wäre, statt daneben gegangen wäre, etc. etc. Also das war für mich, also involviert war ich quasi noch nie emotional, wie bei diesem Total Party Kill, der ihm hätte auch anders ausgehen können. Ja. War für mich ein großartiger Abschluss dieser Kampagne, auch wenn das vielleicht nicht der typische Abschluss einer Kampagne ist. Ich spiele auch mittlerweile viel, viel lieber Abenteuer, einzelne Abenteuer, als irgendwelche Kampagnen, wo man dann, ja, muss eine Geschichte erzählen, muss zum Ende kommen und nee, also lieber nach zwei Büchern tot, als nach drei Büchern im Sande verlaufen. Ist denn eure emotionale Empfindung von Toten im Rollenspiel anders, wenn das System zum Beispiel eher darauf angelegt ist, dass Figuren sterben können? Also ich sage zum Beispiel, wenn ich auf Conventions bin und ich sehe, es ist ein Call of Cthulhu-Abenteuer oder es ist ein Trichter für Dungeon Crawl Classics, dann weiß ich, naja komm, die Chance jetzt, dass meine Figur stirbt, ist sehr, sehr, sehr hoch. Anders ist, wenn ich sagen wollte, ich habe jetzt DSA und Spiele hochgerüstet mit fetter Plattenrüstung und allem drum und dran, dann gehe ich ja jetzt nicht davon aus, dass ich sterbe. Das würde mich wahrscheinlich schon ein bisschen mehr ärgern oder emotional mitnehmen, als wenn ich weiß, ich spiele ja quasi Kanonenfutter. oder wir haben ja wohl mal 40k gerade als Beispiel gehabt. Ich glaube, wenn ich so einen ganz normalen imperialen Soldaten spielen würde, das würde mich jetzt nicht so stören, weil es wahrscheinlich ist, als wenn ich jetzt so einen richtig fetten Space Marine Cyborg spielen würde. Also für mich kommt es dann darauf an, wie ich sterbe und unter welchen Voraussetzungen. Also sprich, das Thema hatten wir vorhin ja kurz angeschnitten, ja auch oft genug erlebt, dass dann vielleicht der Spielleiter sagt, oh nee, komm, mach nochmal, würfel nochmal. Das war jetzt doof. Aber vielleicht wäre ich unter dieser Voraussetzung aber halt lieber gestorben, weil es sich situativ besser gepasst hätte. Aber grundsätzlich ist es so, wenn es das System hergibt, und gerade bei Würfelspielen ist ja nochmal auch mit der Element Zufall immer mit dabei, dann prinzipiell ist es halt so. Also dann akzeptiere ich das auch voll und ganz und nehme das dann auch so hin. Ja, ich würde sagen, es kommt aufs Genre an. Es gibt halt so Genres wie, was ich welche Superhelden spiele oder das erwähnte 1v6 Freunde-Abenteuer. Da wäre ich jetzt schon, wenn ich da sterben würde. Also da sollte das tatsächlich nicht vorkommen und das Regelsystem nicht vorsehen. Dann kommt es darauf an, genau was für ein Regelsystem habe ich gewählt. Es gibt ja, was weiß ich, Savage Worlds mit den Bennies. Theoretisch kann man bei Beyond the Wall die Schicksalspunkte, heißt es da, glaube ich, kann man ja so ähnlich verwenden, wenn man das möchte. Ich habe gerade selber für Old Slayer Hand für den Karneval mir überlegt, so eine Art zweite Chance-Tabelle zu machen, wo man dann drauf würfeln kann. Was weiß ich, du erwachst in der Pferdetränke und dein Pferd guckt dich irgendwie komisch an. Oder du erwachst im Zelt einer bildschönen Indianerin oder ne, wo du so 20 Möglichkeiten hast, was passiert ist, nachdem du eigentlich gestorben bist. Das kann ich schon akzeptieren, das muss jetzt also nicht schlecht sein. Es muss aber halt die Hausregel sein. Also entweder die Regel des Systems oder die Hausregel. Ne? Es darf jetzt nicht so sein, dass man spontan sagt als Spieler, ja, war jetzt blöd, mach mal anders. Du darfst überleben, du nicht. Ja, also da gibt es halt keine Grundlagen für. Jeder muss gleich behandelt werden und ja, das Wichtige ist, wenn man sterben kann, bringt mir das Spannung. Und ja, ist das als Beispiel bei DSA den Hochgerüsteten. Gut, ich spiele sehr, sehr selten DSA. Aber wenn damit Genuss. wenn damit Genuss, hinterher stundenlang drüber lästern zu dürfen. Ja, gibt natürlich auch bei D&D die Beispiele, aber na klar kann auch der Hochgerüstete sterben, weil Kampf ist ja nicht die einzige Möglichkeit zum Tod, dass man dabei stirbt sozusagen. Gäbe ja noch andere Wege und Möglichkeiten. Gut, wollen wir uns mal den nächsten Abschnitt anschauen? Sehr gern. Wie hängt das eigentlich mit dem ausgesuchten Spielsystem zusammen? Gibt es Regelmechaniken und Systeme, in denen die Charaktere von Haus aus besonders robust oder zerbrechlich sind? Seht ihr darin Vor- oder Nachteile? Habt ihr euer System gezielt danach ausgesucht? Hat das System einen Einfluss auf euer Spiel und darauf, wie kreativ und oder waghalsig ihr Lösungsansätze im Spiel auswählt? War das schon immer ein Punkt, der euch an eurem derzeit gespielten System gestört hat? Wollen wir mit dir anfangen? Ja, wir haben das ja schon zum Teil beantwortet. Ja, zum Teil ist das schon beantwortet, stimmt. Und ich habe in einem der letzten Podcasts vom nerdigen Trash Talk ja mal erzählt, ich versuche gerne mal das System so ein bisschen auszutricksen oder zu brechen, wenn ich finde, dass es ein bisschen unfair mir gegenüber ist. Und ich würde vermutlich, wenn ich sehe, das System ist schon darauf ausgerichtet, dass irgendwie das und das so nicht funktioniert oder so und so sterbe ich schneller, ich versuche vielleicht mit Ausrüstungsgegenständen oder mit speziellen Taktiken oder Special Moves oder NSCs, die ich mir anwerbe, irgendwie das zu umgehen und einen anderen Weg zu finden. Einfaches Beispiel, praktisches Beispiel eines meiner allerersten Rollenspielabenteuer, die ich hier gespielt habe. Das war Space 1889, immer noch eines meiner Lieblingssysteme. Und ich war eigentlich ein total kampfschwacher, ich weiß es gar nicht, ich war Fotograf sogar. Also ist einer von diesen ganz kampfschwachen Charakteren. Und also kämpfen ging nicht gut und ich wusste aber, es kommen ganz viele Marsianer, die uns angreifen. Also habe ich mir aus dem Regelwerk, es gibt ein Blasrohr genommen. Und das Blasrohr mit Giftpfeilen. Und damit habe ich zwar keinen Schaden gemacht, aber alle Gegner, die kamen, sind einmal getroffen worden, zack, waren die raus aus dem Spiel. Und ich habe überlebt. Hat dir da das Setting oder das System gefallen, was du gerade gesagt hast? Ich glaube, ich bin tendenziell eher ein Setting-Spieler. Das System ist mir im Prinzip, wenn ich ich bin ja meistens eher Spielleiter, da nehme ich immer ein einfaches, das ist im Prinzip egal, weil ich muss mich ja eher einarbeiten. Wenn ich selber spiele, dann ist das Setting mir wichtiger als das Regelsystem, weil, ganz ehrlich, wenn ich eh spiele, ist es egal. Ich würfel mein Zeug und was rauskommt, sagt mir dann die Spielleitung. Ja, das sehe ich tatsächlich ähnlich, weil ich dann im Prinzip um des Spielens willen spiele und nicht dann irgendwie mit dem Regelsystem da zu fetzen quasi. Aber es ist schon, merkt man halt, wenn man jetzt zum Beispiel Call of Cthulhu oder Cthulhu spielt, so eine Auseinandersetzung mit einem Dämon, kannst du immer von ausgehen oder meist von ausgehen, okay, das kann jetzt das Ende sein. Und da haben halt im Regelfall primär die kämpfenden Charaktere natürlich erstmal einen Vorteil, weil die entsprechend dann darauf ausgelegt sind. Und alle anderen Klassen können im Prinzip immer nur dann glänzen, wenn auch wirklich da wofür sie spezialisiert sind, das auch eintritt oder man diese Situation halt dann herbeiführt. Und da kann, also habe ich dann auch festgestellt in den Runden, da ist dann auch die Frustrationsgrenze relativ niedrig, weil auch die Todesschwelle entsprechend höher ist. Aber es ist halt ein gutes Beispiel. Man kann das ganze Jahr irgendwo auch dann spielerisch so ein bisschen umgehen, wenn man sich ein bisschen was traut, auch zu experimentieren mit dem, was da ist oder was halt noch nicht da ist, was man aber herbeiführen kann, dann durch gewisse Aktionen. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, kommt es auch so ein bisschen auf das System drauf an, was es dahingehend hergibt. Ja, also bei mir ist so, wenn ich Spiele reite, ist mir schon wichtig, dass das System in den meisten Fällen auch tödlich sein kann. Nehmen wir mal ein Beispiel von einem der wenigen Cons im letzten Jahr. Da hatte ich eigentlich die D&D 5 Starter Set-Abenteuer vorbereitet, aber das hatten die alle schon gespielt und dann habe ich spontan noch so ein Dungeon Slayers ausgegraben, was ich schon aufgeleitet habe und irgendwie hat es geklappt, mit dem Handy das auf mein Tablet zu spiegeln und naja, wow. Das war schon technisch hochmeisterlich. Jedenfalls haben wir da ein so eine Art Brunnen, wo die Charaktere dann schon rausgefunden haben, dass da ein Tentakel drin ist. Und ja, was macht der Gnom? Der springt absichtlich in diesen Brunnen. Ja, was? Dann hat der Tentakel ihn natürlich herabgezogen, der eigentlich sehr stark war, also schon ein tödlicher Gegner, sag ich mal, und das Ganze unter Wasser, also nicht, wo man jetzt begründen kann, der Tentakel setzt ihn gefangen oder so. Ja, also. Und dann hat der Spieler aber vorher so ein Schlafpulver gefunden und ich hatte das Ganze so als Tentakel, der das halt so in so ein Krakenmaul zieht, mir gedacht, aber halt nur mit einem Tentakel. Und ja, der hat dann das Schlafpulver dem Tentakel ins Maul gestopft, hat dann glaube ich so noch eine 20 gewürfelt oder auf jeden Fall sehr hoch. Also ja, und dann hat das halt geklappt, dass das Viech da eingeschlafen ist und dann habe ich halt nochmal kurz überlegt, ja gut, da werden wahrscheinlich ein paar Schätze unten liegen. Hat das Abenteuer jetzt nicht genau aufgelistet, aber dann hat er da halt von der Schatzliste sich zwei Dinge bergen können. Die habe ich noch schnell in der Pause ausgearbeitet und dann war es das gewesen. Und das klappt halt nur, also der ist da bewusst das Risiko eingegangen, dass es für ihn ein One-Shot ist oder ein Charakter, den er weiterspielen kann, aber nicht muss. Und dachte, jo, vielleicht finde ich da was Cooles. Ne? Und das gibt es halt eben nur, wenn es auch ein tödliches Risiko gibt. Bei One-Shots spiele ich, glaube ich, auch wesentlich aggressiver und experimentierfreudiger, als wenn ich eine Kampagne spielen würde, wo ich meinen Charakter ewig lange auflevel. Was mir jetzt quasi noch aber gerade bei Kampagnen so ein bisschen als Metafrage kommt, vielleicht kommt es vielleicht auch noch jetzt beim Karneval ein bisschen später, vielleicht greife ich dir vor, dann entschuldige bitte. Aber wenn du jetzt einen Charakter hast, den du jetzt schon sehr lange spielst und vielleicht auch eigentlich noch planst, sehr lange zu spielen, was ist denn dann eigentlich schlimmer für dich, wenn die Figur dann einfach stirbt oder wenn sie zwar nicht stirbt, aber ganz viele Nachteile hat? Keine Ahnung, beide Beine sind ab. Trauber und noch und nöcher, dass minus 20 ist als Mali beim Würfeln. Wäre das schlimmer, dass die Figur unspielbar ist oder ist denn der Tod schlimmer? Ja, also na, das beantwortet sich ja quasi selbst, wenn sie unspielbar ist, ist sie halt unspielbar. Aber manche hängen ja dran trotzdem und sagen, aber ich will es trotzdem spielen. Ja. Also ich persönlich spiele Systeme, wo das gar nicht möglich ist. Also zum Beispiel D&D oder die ganzen, das muss man ja wenn schon ausregeln, dass man die Beine verloren hat. Also das kann in manchen Systemen Sinn machen, was weiß ich, bei Superhelden. Ne? Da kann es dann egal sein, dass die Beine verloren wurden. Da kann dann halt wie Professor Xavier oder so da ja was entwickeln oder ganz andere Kräfte, Superkräfte haben. Oder weiß ich nicht, bei 1-6 Freunde kann das ja auch, wäre das jetzt auch nicht so das Problem, sage ich mal. Das dann, kann dann ein interessanter Charakteraspekt sein. Aber bei D&D kann ich halt, das macht das keinen Sinn in diesem Kontext. Also es gibt sicherlich Leute, die D&D so spielen, dass das vielleicht Sinn geben könnte, aber bei mir ergäbe das recht wenig Sinn. Da könnte ich mir höchstens so ein Wirt-Magier-Konzept vorstellen. Oder was es ja tatsächlich neulich gab, war ja diese Sache D&D im Rollstuhl, dass der rollstuhlgerechte Dungeon. Das kann ich mir halt im also ein Dungeon ist ja schon für den normalen Abenteurer nicht gerecht. Also in dem Sinne muss es natürlich überall Hindernisse geben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr lustig wäre oder sehr interessant wäre, in, sag ich mal, für Numenera ein altes Gebäude zu betreten, das halt mal rollstuhlgerecht war und das dann so zu erkunden. Also sowas. Aber das ist halt alles Spezialkontext. Also im Normalfall kann ich es mir nicht vorstellen. Und ja, diese Langzeitstrafen finde ich persönlich doof. Also Charaktere sollten sich möglichst schnell nach dem Abenteuer wiederholen können, einen neuen Ausgangspunkt haben. Ich bin ja dafür kein Freund von Kampagnen, wie ich schon gesagt habe. Also wenn mal ein Charakter in einer Kampagne stirbt, dann stirbt er. Das ist auch in Ordnung. Meistens aber so, dass andere Charaktere sterben und ich überlebe, weil ich schon ein Spieler bin, der sehr gerne überlebt. Also das ist jetzt die Herausforderung für mich. Ich kann mich nur an ganz wenige Tode erinnern. Da erinnere ich mich, wir haben ja auf der Halunken-Con zusammen mal so ein kleines Rollenspiel gespielt. Mein Spezialeinsatz-Rollenspiel, wo ich irgendwann mal so einen Mini-Abenteuerwettbewerb gewonnen hatte. Und hat ja dann, ich weiß, meine Freundin, die hat auch mitgespielt, die hat ja einen von den anderen Charakteren in eine Sprengfalle geschmissen, damit sie überlebt. Ja, was passiert, wenn ich ihn da reinschmeiße? Weil dann bekomme ich keinen Schaden. Zack, tot. Also, sie hat überlebt, aber der andere hat halt nicht überlebt. Ich sag mal, so eine relativ ungewöhnliche Polizeitaktik. Manchmal ist sich jeder selbst der Nächste. Ja, da offenbaren sich mögliche Charakterzüge. Also viel Spaß noch. Ja, sie spielt auch die ganze Zeit, egal was wir spielen, immer irgendwelche diebischen Charaktere und so. Ich muss mal an meine ganze Wohnung gucken, ob da irgendwas fehlt. Nein, aber ich kam jetzt mit dem Bein ab und so, kam ich nicht drauf. Eines meiner Lieblingsrollenspiele, nicht vom Regelsystem, weil es unfassbar kompliziert ist, aber vom Setting her ist ja Contact das taktische UFO-Rollenspiel. Ach, oh, ja. Und da kannst du zum Beispiel schon bei der Charaktererschaffung zum Beispiel sagen, ich spiele eine Figur, die blind ist, oder ich spiele eine Figur, die ohne Beine und ohne Arme ist. Ob das dann Spaß macht in diesem taktischen Setting, sei dahingestellt, ist wahrscheinlich sehr herausfordernd, aber theoretisch, regelmechanisch ist es schon so gemacht, dass es möglich ist. Ja, weil du im Regelfall dann ja als Ausgleichung einen Vorteil bekommst. Ne? Ich wollte also gerade fragen, ist das denn, das wird ja, ich sag mal, das wird ja heute kritischer gesehen als noch vor 5 Jahren. ja, gab's damals auch schon bei Vampire oder bei Deadlands, aber ja, muss das halt natürlich tatsächlich relativ kritisch betrachten, auch unter dem Aspekt, ob das dann Spaß macht. Also ich gerade bei Vampire kann es halt noch was ganz anderes sein als bei UFO, das Rollenspiel, wo es ja wirklich um viel um Taktik und geht. Ja. Ja, zumal du bei Vampire zum Beispiel hast ja noch andere übersinnliche Fähigkeiten, die das vielleicht ein bisschen kompensieren. Also ich selber habe das immer sehr gern gemacht, muss ich sagen. Damals, also wo wir das Beispiel Vampire haben. Aber wie gesagt, weil es dann als Ausgleich wiederum andere Vorteile gab, die das vielleicht so ein bisschen kompensiert haben. Aber so grundsätzlich ist es, glaube ich, also das Spielen soll ja Spaß machen und ich weiß nicht, ob das wirklich im Großen und Ganzen Spaß macht. Also bei den Vereinzelten mag das vielleicht sein, aber Beim Lab zum Beispiel, wenn du einen stummen Charakter wählst, das ist auch eine mutige Entscheidung, weil du nimmst dir selber Spielspaß dadurch weg, würde ich meinen. Ja. denke ich auch. Oder du bist eine Outgame-Labertasche, das ist dann genauso nervig. Das kann auch passieren. Gut, gucken wir mal den nächsten Abschnitt. Auch wenn Philipp hier schon ganz hervorragend das moderiert. Achso, ein Beispiel wollte ich jetzt doch noch geben. Genau, beim Labyrinth-Lord-Turnier, da ist mir mal so ergangen, da hatten aber zum Glück jeder zwei Charaktere. Da bist du dann irgendwie losgegangen, hast die Orks gesehen, die Initiative gewürfelt. Ich hatte einen Zwergenkrieger und einen Magier und ich sag mal, der Magier hat die Initiative verkackt und das war's dann auch für ihn. Also der ist nicht zum Handeln gekommen. Dann gebe ich dir auch noch ein lustiges Beispiel, letztens erst passiert. Wir haben letztens Probe gespielt, die Pathfinder 2. Edition Box, Ja. Weil ich dazu eine Rezension im Blog geschrieben habe. Im Podcast kommt jetzt irgendwann auch nochmal dazu eine Rezension. Wir verlinken. Und da haben wir wirklich, da habe ich wirklich geleitet fest nach dem Buch, also nicht irgendwie Ja. So Handvideo, sondern wirklich zack, zack, zack. Und mein Freund und ich, wir haben uns jetzt irgendwie seit anderthalb Jahren sind wir zusammen noch nie irgendwie groß gestritten oder so, gar nicht. Und sie hat dreimal ineinander eine 1 gewürfelt. Ich habe irgendwie nur 20 gewürfelt als Spielleitung Total Party Kill. Das erste Mal der Haussegen schief gegangen, aber richtig. So muss das sein. Nach Rollenspielleitung aufs wahre Leben übertragen ist aber sehr gute Sache. Okay, dann lese ich mal den nächsten Abschnitt vor. Wie ist das mit der Mühenlohn für arme Spielercharaktere? Muss es immer Gold, Ruhm und Titel sein? Womöglich gibt es dort draußen sehr gute Abenteuer und Szenarien, die aus dem bloßen Überleben keinen weiteren Preis bereithalten, das Überleben zum zentralen Thema machen. Genau, und hat auch Beispiele für solche Filme. The Revenant mit Leonardo DiCaprio. Genau, dafür hat er seinen Oscar gekriegt. Zu Recht. Mhm. Toller Film. Zeig sie mir. Ja, also erstmal muss immer Gold, Ruhm und Titel sein. Ja, ne? Und EP. Ja, ich glaube, EP sind da. Also, ich finde Schätze toll. Auch gerade bunte Schätze. Also, zum Beispiel, Dungeon Slayer macht er ganz toll mit seinen Schatztabellen. Und gestern war ja Dungeon Slayer Discord. Da hat Christian Kenny schon mal ganz viel über Dark verraten und hat sich darüber Schweigen verbeten, aber dass es da ganz viele Schatztabellen gibt, das darf ich bestimmt schon mal sagen. Das klang sehr, sehr gut, was er da erzählt hat. Ja, das könnte übrigens auch interessant sein. Da geht es auch mehr ums Überleben als darum, Schätze zu finden, beziehungsweise das war ein Aspekt, der mich sofort getriggert hat. Du kannst zwar massig viel Gold und Silber finden, aber es ist nichts mehr wert. Nur noch Eisen ist was wert. Also wenn du einen Eisenkochtopf findest, ist das vielleicht mehr wert als die Goldmünzen, die da drin gebunkert sind. Ja. Ja, weil daraus kannst du eine Waffe schmieden und dich dann noch wehren. Also so eine Aspekte finde ich sehr, sehr cool. Gut, hier geht es ja darum, dass der einzige Lohn ist quasi das Überleben. Ich finde, das ist halt wieder eine Setting-Frage. Aber ich übergebe erstmal an Christoph. Absolut. Ja, definitiv. Also bei, ich sage jetzt mal, den meisten, na, ich reduziere auf ganz viele. Rollenspiele ist es ja so, selbst wenn du da als komplett armer Schlucker anfängst, hast du ja nach relativ kurzer Zeit ja schon ein Vermögen angehäuft oder zumindest so viel angehäuft, dass man sich zu dir darüber eigentlich gar keine Gedanken mehr machst. Also jetzt am Beispiel D&D 5 mal dazu bleiben. Du kannst natürlich vermerken, was du pro Tag für Geld ausgeben musst, um einen gewissen Lebensstandard zu halten. Aber spielt man das so in der Form wirklich aus? Ich glaube nicht. Weil also A, wie gesagt, wenn du da schon ein Abenteuer durch hast, dann hast du schon einen gewissen Stand. Und das liegt ja auch daran, dass bei D&D schon immer die Goldmünzenprogression in die Erfahrungspunkte mit einfließen. Also quasi das normal ist, wenn du auf Stufe so und so bist, dass du währenddessen so und so viel Goldmünzen gekriegt hast, um ja, genau, die Ausrüstung zu haben. Genau. Und es wäre quasi eine Abkehr der Regeln, wenn du jetzt, sag ich mal, die Leute keine Schätze finden lässt und die immer noch ihr normales Schwert auf Stufe 5 haben. Ja, wobei das bei D&D 5 ist das ja schon so ein bisschen abgeflacht. Das kann funktionieren, das ist aber halt schon eine absichtliche Veränderung des Systems auf jeden Fall. Ja, klar. Also ich meine ja jetzt nur das im Zusammenhang mit Überleben, ja, weil ja, das schon relativ inflationär halt gehandhabt wird. Ja. Und ich sehe das halt in meinen Runden, selbst wenn es da irgendwie Kupfer kostet, keiner hat Bock, irgendwie da eine Kupfermünze zu zahlen, sondern, oh Gott, ich habe jetzt hier eh 150 Silbermünzen, komm, was soll's. Diesen Status hat man ja relativ schnell erreicht. Aber ja, es kommt so ein bisschen auch aufs Setting drauf an, die auch wirklich dann darauf ausgelegt sind. Schatten des Dämonenfürsten zum Beispiel, wo es ja auch ist ja auch extrem Dark Fantasy, Grim Fantasy ist. Da ist der Überlebensaspekt ja auch eher im Vordergrund. Aber da haben wir jetzt nicht so weit gespielt, dass ich jetzt wüsste, dass wir uns da über Gold oder so Schätze Gedanken gemacht hätten. Aber ich denke, da ist der Reiz bei solchen Systemen, glaube ich, höher, als wenn man jetzt so High Fantasy, klassische High Fantasy spielt. Oh, gibt dazu noch einen Gedanken? Naja, in den meisten Rollenspielen, die du spielst, haben deine Figuren ja, oder sie kommen ja aus einer doch halbwegs privilegierten Situation. Du hast immer irgendwie Klamotten schon an, du hast im Idealfall irgendwas, was du als Waffe nehmen kannst. Und wenn du ganz viel Glück hast, hast du schon mal ein Dach über dem Kopf. Also das, was für sehr, sehr viele Menschen in der realen Welt zum Beispiel schon das höchste Ziel wäre, ja, ist da quasi das Grundlegende, was du auf jeden Fall hast. Und wenn du irgendwie dich in Situationen stürzt, die gefährlich sind, die deinen Tod irgendwie als Folge haben können, dann machst du das ja meistens so halbwegs freiwillig. Sei es, weil du möchtest jetzt Schätze bekommen oder so. Mhm. Oder, keine Ahnung, du wirst gebeten irgendwie von deinem Nachbarn, hier, du kriegst irgendwie, keine Ahnung, die Hand meiner Tochter, wenn du für mich, keine Ahnung, den Sack mit geheimen Schriftrollen von A nach B bringst. Also so hundertprozentig überleben auf der grundlegendsten Basis, keine Ahnung, du startest nackt, einsam auf einer Insel, wo nichts drumherum ist, das hast du ja fast nie. Und dann startest du ja immer mit gewissen Grundstandard-Einstellungen, die es dir ermöglichen, dass du das Abenteuer überhaupt machen kannst. Ja. Wobei ich Abenteuer, die auf den Survival-Aspekt gehen, sehr genieße. Ich erinnere mich noch gut an das Gefängnisabenteuer von Dungeon Slayers. Fällt dir der Name gerade an, Christoph? Das hat so ja, quasi mehrere Gefängnisebenen. Man erwacht quasi ohne Gefängnis. Ach so, dieser Endlos, der riesen Mega-Dungeon. Grimmstein? Grimmstein, genau. Genau, das sind sie. Du erwachst an einer Gefängniszelle, kannst dann irgendwie entkommen und das Erste, was ich da gemacht habe, ist halt irgendwie einen Hocker zerlegt, um vier Knüppel zu haben und den Wächter damit zu vertrimmen. Und da hast du quasi gar nichts, da bringt dir ja Geld auch gar nichts. Sondern da musst du quasi von dem, was du findest, leben. Und das Schöne ist ja, dann findest du mal meine Rüstung, aber die zerfällt halt, wenn sie Treffer kriegt. Das heißt, du hast da ein Ressourcenspiel par excellence. Das hat mir sehr gut gefallen. Oder was Gordon einmal angeteasert hat, der Kultist im Greifenklau-Forum. Conan Exile hat er auf D&D 5-Basis angeboten. Da fängt man quasi auch als Gefangener, wird man irgendwie im Exil ausgesetzt in der Wüste und fängt quasi mit nichts an, wo man dann nach und nach seinen Kram findet. Also das finde ich immer sehr gut. Oder ein anderes Beispiel wäre noch Avernum, quasi auch eine Gefängniskampagne, wo man von der Oberfläche in so eine Art Straflager versetzt wird unter der Erde, wo sich schon wo sich die Menschen gegen alle möglichen anderen Kreaturen wehren und versuchen quasi auch sich zu etablieren. Also könnte man jetzt so, was weiß ich, mit Australien wäre auch mal eine Strafkolonie oder sowas vergleichen, ne, dass die sozusagen die Gefangenen dafür missbraucht werden, den Kontinent oder hier halt die Höhlen zu, das Unterreich zu kolonialisieren. Da hatten wir auch angefangen mit, dass wir uns da im Gefangenenlager durchgesetzt haben, irgendwo ein Zelt zu kriegen, statt unter freiem Himmel zu schlafen. Dann hat man da Steindolche oder so gekriegt, mhm, zum Anfang, und nach wurde die Ausrüstung besser. Also sowas finde ich immer sehr gut. Ja. Ja, und was weiß ich, bei Zombies Survival oder so hätte man das ja auch. Das wäre auch noch so ein Genre oder wo das. Genau, und da geht es ja auch erstmal, da geht es ja auch erstmal so um das Überleben per se, was du halt bei anderen Settings jetzt in der Form ja so. Also natürlich ist jeder Kampf dann irgendwo ein Überleben, aber so vom Grundsatz her ja halt nicht. Ja. Was ich mir dann auch sehr gut vorstellen kann, ist, das gibt es ja zum Beispiel bei Mutant Year Zero, diesen Basisausbau, dass man das noch so etwas abstrakt mit behandelt. Das muss man auch nochmal unbedingt angucken. Vielleicht kann man das einfach mal für Zombie Slayers übernehmen oder so. Gut. Wir haben bestimmt noch einen Aspekt. Wenn nicht, dann finden wir noch einen. Es gibt noch ein paar Absätze. Ein extremes Beispiel, das Überleben von SCs zu thematisieren, ist der Adventure Funnel, hier ist eigentlich, der meist nur ein Bruchteil der SCs die Ereignisse überstehen lässt. System Matters hat dazu einige Podcasts veröffentlicht. Wie sind eure Erfahrungen damit? Ja, ich glaube, wir haben alle drei Erfahrungen gesammelt. Du hast kürzlich, Philipp. Tatsächlich ist es dann schon so ein bisschen brettspielig. Also weil du jetzt noch nicht so diese Verbindung hast mit deiner Figur und richtig mitfieberst, sondern du hast ja bei diesen Funnels meistens 3, 4, 5 Charaktere, ja. Und wer überlebt hat, hat es halt geschafft. Wo du dann schon halt so brettspielig die durchschickst und halt verschiedene Wege ausprobierst und Sachen ausprobierst, die du normalerweise nicht machen würdest. Also das ist... Ich bin ja normalerweise schon so ein Rollenspieler, der gerne so mit Battlemaps spielt und Überlegungen und Outgame ganz lange diskutieren, wie wir das machen wollen oder so. Aber selbst mit meiner Spielweise muss ich sagen, dass Funnel-Spiel noch mal extremer brettspielig ist, als so wie ich generell schon spielen würde. Also es macht trotzdem Spaß, davon abgesehen, ne? Aber ja. Das, ich glaube, ein Funnel-Spielen hat noch weniger mit Rollenspiel, mit erzählerischem Rollenspiel zu tun, als alle anderen taktischen Rollenspiele, die ich je gespielt habe. Ja, genau, ich ganz kurz noch was dazu gesagt. Ich finde auch, dass ein Funnel kann deutlich taktischer sein als so manch anderes Rollenspiel. Also da kommt es drauf an, da hast du das Glück gehabt, dass du einen Schäfer ausgewürfelt hast, weil der hat einen Hund dabei und mit dem Hund kannst du halt Sachen ausprobieren und musst keinen Charakter dafür opfern. Also da können die Kleinigkeiten so schön entscheidend sein. Und man sagt ja auch, ich meine, wie heißt es? Wealth by Death. Also Reichtum durch Tod. Und weil die Charaktere halt nach und nach von den überzähligen Charakteren, die gestorben sind, halt quasi die Handelsgegenstände übernehmen. Und es kann einfach wichtig sein, dass man einen 3-Meter-Stock hat oder sonst was. Und das kann überlebensentscheidend sein. Aber kommen wir erstmal zu Christoph. Der hat auch seine Erfahrungen damit gemacht. Ja. Also bei der letzten DCC-Runde ist gleich zu Beginn der Großteil meiner Gruppe dezimiert worden. Also ich denke, genau, da darf ich noch kurz sagen, warum? Darauf hast du doch nur gewartet, ja bitte. Ja. Ich weiß nicht, ob du das noch, wie weit du da den Überblick hast, warum das passiert ist, aber dein Mitspieler, also erstmal habt ihr euch heldenhafterweise getrennt, was immer eine super Idee ist. Es war ganz am Anfang des Abenteuers, ging darum, dass immer wieder Dörfler entführt wurden und die Charaktere jetzt festgestellt haben, dass das von so einer Burg ausging und sich einige Dörfler von zwei Dörfern sozusagen gesammelt haben, um jetzt zu erkunden, was da vor sich geht und den sich ein Herz gefasst haben. Ja, dann sind erstmal die einen links rum, die anderen rechts rum. Und ja, dann haben sie entdeckt, dass es nicht nur den normalen Burgeingang gibt, sondern hinten ist die Mauer eingestürzt und da könnte man dann hochklettern. Und der erste Spieler hat sich das ganz genau angeguckt und ja, und wackelige Steine, wenn man sie anfasst, sieht das so aus, als würden sie einstürzen. Und er hatte aber jemanden dabei, einen Minenkundler, der, ja, ich würde mal schon zutrauen, da hochzugehen und nichts an, aber er dürfte nichts anfassen. Ja, also ne, ist dann da sehr, sehr vorsichtig hochgegangen. Und dann kam irgendwann Christophs Truppe an, der das anscheinend ich so mitbekommen hatte und die anderen waren schon oben. Also die haben ihn dann nicht gewarnt. Und ich frage dann, Chris, auch immer so, ja, ich gehe auch. Dann habe ich noch gefragt, was schon sehr großzügig von mir war, triffst du irgendwelche Vorbereitungen? Meine Charaktere haben sich entschieden, da hochzugehen. Ja, also das war schon mehr, als ich normalerweise frage, aber gut, aber ich denn nee. Ja, und dann passiert natürlich genau das, was an dieser Stelle passieren sollte, dass das Ganze, die Steine da über einen hereinbrechen und ja, da war noch ein bisschen Würfelpech auch noch dabei, da waren 75% der Charaktere schon tot. Also 2 von 8 haben, glaube ich, überlebt. Ja. Aber du hast heldenhafterweise das Grabmal eines Barbaren dadurch freigelegt. aus dem ihr leider nichts bergen konntet. Aber nee. Aber das ist halt, das ist ja auch das, was dann zu den Reiz ausmacht. Also ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr, warum ich das nicht mitbekommen hatte. Ja, ich nehme tatsächlich an, dass du es nicht. Nee, habe ich auch nicht. Ich habe es noch nicht. Weil das war so ein. Also, ne, wenn man. Naja, gut. Aber unter der Prämisse, es sind halt einfach wirklich ganz einfache Menschen oder ganz normale Leute. Ja, das ist. Ja, und dann aber einfach die Dramatik. Sie wollen ja was machen, sie wollen ja dieses Dorf irgendwie dann retten und plötzlich passiert aber schon ein Ereignis und fast alle sind schon tot. Das hat irgendwo dann schon was sehr Dramatisches. Gut, dass du nicht weiter Rollenspiel gespielt hast und die beiden auch noch schreien weggelaufen sind. Ich meine, es ist ja selbst so, selbst wenn du zum Beispiel nicht kämpfst, spielst du in solchen Situationen ja trotzdem noch anders. Also es gibt zum Beispiel Mietling auf Abwägen ist ja auch ganz neu von System Matters. Ja. Da kannst du ja nicht kämpfen, weil du ja die übelsten Luschen spielst, die ja halt so Fackelträger sind und sowas und Koch und keine Ahnung was. Und selbst da ist es bei Probespielen so gewesen, dass die Leute halt sagen, dann opfert sich halt einer, weil er irgendwas total Crazyes macht, damit der Rest durchkommt. Also da gibt es auch so eine Mechanik, dass du nicht nur eine Figur hast. Genau. Also du spielst halt anders. Niemand würde, wenn er nur noch eine Person, also einen einzigen Hauptspielcharakter hat, am besten schon 5 Abende aufgelevelt oder so, würde niemals sagen, ich mache jetzt was total Crazyes und opfere mich vielleicht, wenn er noch plant, irgendwie längerfristig in der Gruppe zu sein. Außer er hat jetzt keinen Bock mehr auf seine Figur und sagt so, ich möchte jetzt mal was Neues ausprobieren. Aber normalerweise macht man sowas ja nicht. Also ich nicht. Ja, da bin ich dann schon zu viel Rolle im Spiel dafür. Dass ich, also ich habe zum Beispiel mal einen Paladin gespielt, der dann auch tatsächlich angeboten hat, nimm mich gefangen oder nimm mich, aber lass den Rest gehen. Also das hätte ich auch durchgezogen. Aber das hat den Spieler, glaube ich, so sehr schockiert als Lösung der ganzen Sache, dass das nicht dazu gekommen ist. Aber also wenn ich so Priester, also die meinst dann auch mal tatsächlich ernst oder Paladine spiele, dann bin ich da teilweise auch schon selbst aufopfernd. Und brauchst du dir einen neuen Charakter oder hoffst du, dass zum Beispiel in einer Folgemission die Figur gerettet werden würde? Irgendwie ist es aber noch nie so weit gekommen, dass mich das Leben gekostet hätte. Oder das kann, also nehme ich mal ein anderes Beispiel, da war ich auch Paladin, D&D 5 Starter-Set, die legendäre Szene mit dem Drachen. Ich wusste nicht, dass es da einen Drachen gibt. Im Starter-Set hätte ich nicht mit gerechnet. Ich glaube, es ist auf dem Starter-Set drauf. Gut, hätte ich mal vorstellen können. Aber es ist ja bei Dungeons and Dragons jetzt auch nicht so. Das hat der Olaf geleitet. Und wir hatten da einen Charakter, der ist dann zu diesem Turm hin vorgewuselt. Wir hatten dann schon gesehen, dahin irgendwer da einen Feuerball draufgeworfen. Ich dachte, da ist ein Magier drin. Und die hatten anscheinend Konflikt mit Spinnen. Naja, wie auch immer. Die wollte da unbedingt rein, eine Elfin. Was ich nicht wusste, sie hatte halt von ihrer Patronin ein Geschenk für diesen Drachen da drin. Na ja, gut, dann habe ich gesagt, ja komm, dann helfe ich dir. Steck mich an die Tür. Nicht wissen, dass da ein Drache drin ist. Brech die Tür auf, auch noch mit einer 1, also ein Patzer. Stehe dann quasi schockerstarrt vor diesem Drachen. Ja, dann, also das hätte mich eigentlich schon das Leben kosten können. Und naja, irgendwie sind wir da nochmal ganz knapp rausgekommen. Weil die dann das Geschenk übergeben konnte. Ich war dann echt von der Situation auch als Spieler gemacht. Und ja, das war dann so ein Honigtopf, der dann plötzlich explodiert ist und über den Drachen geschüttet wurde. Und das hat ihn, also das hat ihn dann tatsächlich verschreckt, dass er da beleidigt abgezogen ist oder wie auch immer. Ja, das war auf jeden Fall so eine Szene, wo ich jetzt, ne, das würde ich jetzt als oder als selbstaufopfernd davon sagen. Wenn man da taktischer vorgegangen wäre oder wenn man weiß, okay, da ist, wäre man vielleicht anders vorgegangen. Aber ich dachte, oh, okay, helfe ich dem Charakter, scheint ja irgendwas dran zu sein und naja, gut. Ich wusste wieder verarscht als Paladin. Ja, wie sind wir drauf gekommen? Achso, es ging um den Trichter. Ich habe noch ein anderes Beispiel für Trichter. Das war auch eine Partie mit Christoph und ich glaube, Mike hat damit gespielt. Probeabenteuer bei Olaf. Und da sieht man kann es halt wirklich so spielen. Man kann natürlich versuchen, diese Bauern auszuspielen. Wenn man das macht, dauert das Spiel aber nicht sonderlich lange, weil man muss natürlich ein bisschen klug vorgehen. Ne? Und wenn dann der Erste Bauer in den Brunnen guckt, dann kann ich das ja noch gerade so akzeptieren, weil was wird passieren? Wir wissen es alle, wird reinfallen. Warum auch immer. Wenn dennoch der zweite geht, sich da, der deswegen da reinfällt, dann könnte ich ausflippen. Und so war es dann auch, dass ich noch alle meine Charaktere hatte, während die beiden, ich glaube, Christoph hatte noch einen und Mike keinen mehr. Und das dann noch damit belohnt wird, dass bei der Hälfte der Charaktere, bei der Hälfte des Abenteuers, wo ich dann die gefangenen Dörfler quasi freigekämpft habe, dass die dafür noch Ersatzcharaktere kriegen. Ne, die hätten stattdessen nach Hause gehen sollen und ich hätte das Abenteuer alleine fortsetzen sollen. So sieht es nämlich aus. Ja, also. Ja. Da gibt's Gott sei Dank kann ich mich da nicht mehr dran erinnern. Ja, siehst du, ich bin immer noch schockiert von dieser Brunnengeschichte. Das war übrigens dasselbe Abenteuer, was wir gespielt haben. Aber diesmal ist, glaube ich, nur einer in den Brunnen gesprungen. Oder wollte der? Ich weiß gar nicht mehr, ob der auch. Ja, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Da drin ist nämlich eine Chaos-Entität, die einem das nämlich sozusagen befiehlt. Kann man natürlich auch durch hohe geistige Willenskraft abwehren, aber im Prinzip kann man natürlich auch sagen. Ja, ich weiß genau, was da passiert. Ich muss da nicht reingucken. Warum sollte ich in einen Brunnen gucken? Ich weiß, was in einem Brunnen ist. Metagamer. Ja, komm, warum sollte ein Bauer in den Brunnen gucken? Der weiß doch ganz genau, dass da Wasser hier unten ist. Kein Grund reinzugucken. Oder guckst du jedes Mal, wenn du nach Hause kommst, in den Keller? Kommt ja auf das Abenteuer drauf an. Wenn ich jetzt vermisste Dörfler suche. Warum sollen die in einem Brunnen sein, bitte? Ja, weil die vielleicht tot sind. Ja. Und dann da drin liegen die Leichen. Na gut. Dann stinkt es auch und sind da Fliegen. Sind sie erst seit ein paar Stunden tot. Fliegen sind schnell. Naja, so. Nächster Abschnitt. Oder möchte noch jemand was zum Trichter sagen? Trichter sind toll. Prinzipiell, sie machen sehr viel Spaß. Ich mag sie gerne. Ja, ich empfehle immer, neulich hatte hier jemand auch bei Oldschool so eine Frage und du hast ja bei Oldschool dann immer Leute, die ganz grobe Theorien haben, wie dass so alle 3 Sekunden Charaktere sterben. Also, ja, bei mir, von meinen Charakteren sind bei Oldschool vielleicht 3 gestorben. Das, während ich 10 Jahre Oldschool gespielt habe. Also, ja gut, waren auch vielleicht 5, aber ich will sagen, das ist ja nicht so. Also viele Annahmen stimmen dann häufig nicht. Man muss das einfach mal ausprobieren mit Leuten, die das schon spielen. Dann sieht man, was da so bei rauskommt. Also wir haben zuletzt ein Abenteuer aus dem Trichter, aus dem Fanzine gespielt. Da sind auch über 50% deiner Charaktere draufgegangen. Gut, das ist natürlich jetzt ein Trichter, das ist ja was Spezielles. Es geht jetzt um. Generell. Das stimmt, aber sie haben, glaube ich, auch relativ viel überlebt und sie haben eine Abenteuergilde gebildet. Das haben sie. Werden dich künftig malträtieren. Genau. So, das alles ist natürlich meistens nur noch von Belang, wenn es einem gelingt, die eigene Spielgruppe am Leben zu halten. Ja, sehr kritischer Satz. Ich sag gleich warum. Vielleicht habt ihr selber gemerkt, was kritisch ist. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, die euch über lange Kampagnen oder lange Durchstrecken, Klammer auf einen davon erleben wir in der Corona-Krise derzeit, getragen haben? Oder gibt es in eurem Spielerleben eine Gruppe, die euch lange Spaß gemacht hat, die sich jetzt aber aufgelöst hat, ihr wollt berichten, warum und was ihr beim nächsten Mal gerne besser machen würdet? Ach so, jetzt verstehe ich das, dass ihr das meint. Okay. Ja, ich bin über den ersten Satz gestolpert. Das ist alles natürlich meist nur vom Belang, wenn es einem gelingt, die eigene Spielergruppe am Leben zu halten. Da meint er ja, dass quasi... Also nicht die Spielergruppe, sondern Spieler die... Spieler und nicht die Spieler. Ja. Charaktergruppe, genau. Weil würde es um die SC gehen, wäre das natürlich ein kritischer Satz. Weil da, denke ich, ist es nicht die Verantwortung des Spielleiters, nicht die alleinige Verantwortung des Spielleiters, dass die Gruppe am Leben bleibt, sondern eben, wie erläutert, ja, brauche ich nichts mehr zu sagen. Sehr gut. ja, also dass man die Spielgruppe muss Outgame am Leben halten werden. Da ist viel dran auf jeden Fall. Ja. Christoph darf beginnen. Ja, sehr gern. Also ich stehe ja gerade vor der Luxusproblematik, dass ich ja ziemlich viele Rollenspielrunden habe aktuell. Er hat jeden Abend Online-Spielrunden, hat nie Zeit zu telefonieren. Ja, das ist tatsächlich sehr viel. Also 5 aktive Runden sind es aktuell. Die 6. ist jetzt gerade so ein bisschen eingeschlafen. Ja, dank Corona ist sie aktuell, aber genau vor der Herausforderung stehen wir jetzt, weil es sind 5 Kampagnen, die wir spielen. Und es ist ja absehbar, dass jetzt irgendwann ja auch Corona-technisch das alles wieder sich so ein bisschen, dass es mehr Lockerungen gibt. Und das wurde entsprechend auch schon angedroht, dass sich dann der ein oder andere wieder auf andere Freizeitaktivitäten, die jetzt ja nur deswegen eingeschlafen sind, dann wieder konzentrieren wird. Und ergo wird dann, also über kurz oder lang, ist ja dann immer die Gefahr, dass dann auch so eine Kampagne dann einschläft. Also nicht überlebt. Ja. Und deswegen sehe ich das auch wie Ingo. Also ich bin auch mittlerweile echt ein Typ, der, jetzt bei Corona war es halt toll, aber man hat halt jetzt wirklich vor Augen, okay, wir treffen uns jetzt vielleicht höchstens einmal alle 3 Wochen, 4 Wochen, keine Ahnung was. Und dann hast du auch wieder viel vergessen. Bist da raus, in einer anderen Gruppe drin. Und deswegen bin ich auch eher ein Typ, der lieber jetzt mittlerweile auch One-Shots spielt, einfach weil die Kurzweil viel höher ist. Ja, man kann ja auch One-Shots oder einzelne Abenteuer spielen, sie trotzdem miteinander verbinden oder sowas machen. Jo, klar. Wir hatten ja mal eine Zeit lang diese Gildengeschichte oder genau. Das hat eine Zeit lang, kann man theoretisch jede Zeit wieder aufleben lassen, dass halt verschiedene Charaktere für die Gilde aktiv werden und Abenteuer erleben und man das so im Großen und Ganzen dann halt beim nächsten Mal halt andere sind, aber halt dieser Gildenrahmen das verbindet und es auch so eine Art Meta-Plot gibt oder Metaspiel gibt, dass da sich das auch fortentwickelt. Und das kann man ja auf verschiedensten Ebenen machen, also auch als Hexcrawl oder sonst wie. Das kann man gut vorstellen, dass man so wie Königsmacher spielt, aber eben halt nicht immer mit derselben Gruppe, sondern mit unterschiedlichen Gruppen, die da in verschiedene Richtungen was forschen und so weiter. Ja, Kampagnen, ich weiß nicht, spielst du viele Kampagnen, spielst du ja Einzelabenteuer, mehr One-Shots oder wie sieht das bei dir aus? Ich bin ja tendenziell eher so auch ein One-Shot-Spieler. Tatsächlich meine Beyond the Wall-Kampagne mit den Mädels, ich glaube, das ist die erste wirklich lange Kampagne, die ich jetzt spiele. Wir haben jetzt, weiß ich nicht, schon 12, 13, 14 Sitzungen oder so gemacht. Ja. Das ist jetzt genau ein Jahr her ungefähr. Seit wir angefangen haben, es ist halt eine Corona-Runde. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil die Mädels hatten nichts zu tun, jetzt Corona. Die sind halt alle Anfang 20. Und mir ist schon bewusst, wenn jetzt Corona irgendwann vorbei sein sollte, die werden wieder in die Disco gehen am Wochenende und nicht mit mir Rollenspiel spielen. Also die haben schon sehr viel Spaß dabei. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Runde immer noch weiter bestehen wird. Aber sie wird bestimmt nicht mehr so oft sein, dass wir vielleicht alle 3 Wochen oder alle 4 Wochen spielen, sondern vielleicht nur noch alle 2 Monate, alle 3 Monate. Ja. Das ist aber trotzdem okay für mich. Aber ja, es ist immer schwierig, eine Runde, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, aufrechtzuerhalten. Also meine allererste Rollenspielrunde, die ich jemals hatte, war mit dem Nerds gegen Stefan zum Beispiel. Und der ist am Wochenende relativ regelmäßig mal nach Hause gekommen. Und ich bin auch am Wochenende relativ regelmäßig nach Hause gekommen. Und dann konnten wir uns treffen und konnten spielen mit wechselnden anderen Figuren, Personen, die dabei waren. Und irgendwann ist er aber sehr weit weg, für den Masterstudiengang mittlerweile ganz weit weggezogen, hier bei dir in die Gegend sogar, was halt von mir zu Hause ziemlich weit weg ist. Dann hat er eine andere Runde gefunden, ich musste mir eine andere suchen. Dann habe ich mit dem Podcast-Herber zum Beispiel, mit dem ich die erste Staffel gemacht habe, und seiner Familie auch eine Kampagne, sogar 2 Kampagnen gespielt. Irgendwann ist er ja sozusagen ausgewandert in sein inneres Exil, dann war die Gruppe auch wieder weg. Ja. Das heißt, und ich habe auch versucht, mit verschiedenen anderen Gruppen immer mal was zu finden, Kampagnen zu spielen, zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, eine Contact, das taktische UFO-Rollenspielkampagne. Da gab es eine sehr aktive mit einem von den Abenteuerautoren bei uns in der Nähe, in Schweinfurt damals noch. Und da ich ja Schichtdienstler bin als Krankenpfleger, das war immer schon schwierig. Also wenn ich jetzt, deswegen bin ich vielleicht auch sehr oft Spielleiter, weil dann kann ich ja quasi noch bestimmen und sagen, ich habe dann und dann frei, dann kann ich euch anbieten, das jetzt mal zu leiten. Wenn aber ein anderer Spielleiter ist, der jetzt keinen Schichtdienst hat, der sagt, ich habe jeden Freitagabend Zeit und möchte jetzt jeden Freitag, dass ihr da seid, kann ich zum Beispiel nicht machen. Also ganz viele Outgame-Sachen beeinflussen das und machen das schwierig, in den Kampagnen zu bleiben. Das muss nicht die Arbeit sein, das kann auch, wenn du Kinder kriegst oder so, dass dann plötzlich heißt, ja, ich muss mich um die Kinder kümmern, kann ich jetzt auch nicht. Es sind super viele externe Faktoren. Deswegen bin ich halt auch lieber eher ein One-Shot-Spieler oder meinetwegen eine Kurzkampagne, 2 Abende, 3 Abende, 4 Abende. Alles, was langfristig ist, wenn ich meine Podcast-Partnerin Elea zum Beispiel, die, ich glaube, sind die 12 Gezeichneten, seit 10 Jahren, also seit echten 10 Jahren spielen, ne, könnte ich überhaupt nicht. Was schade ist, ich würde gerne mal wirklich auch eine lange Kampagne spielen, aber geht halt nicht. Ja, also ich bin ja ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte nach 2 Jahren Bock, dann auch mal was anderes zu spielen. Ne? Du hast dann immer dann denselben Charakter und irgendwann hast, dann gibt es ja das neue Regel, Werk, was auch so tolle Klassen bietet, etc. etc. Also, ich erinnere mich an, als Pathfinder 3 denn so losging, ne, was man da in Kampagnen gestartet hat, von denen ist, glaube ich, ganz, ganz wenig erfolgreich zu Ende gegangen. Ich selber habe welche habe ich denn zu Ende gespielt? Achso, Falkengrund, genau, das ist ja quasi ein halber Abenteuer-VD habe ich mit den Emmerstädtern zu Ende gespielt, mit Christoph und Co. zu 7/8 zu Ende gespielt. Auch da hat es am Ende irgendwie nicht mehr gepasst sozusagen oder irgendwie gescheitert. Und bei allen anderen Spielern dann, muss man sagen, irgendwann ist die Gruppe gesprengt worden. Das sind bestimmt 3-4 Kampagnen gewesen. Ne? Also bei Olaf Rise of the Rune Lords ist irgendwann am dritten Band eingeschlafen. Mit Pascal, der hatte irgendwann den Abenteuerpfad keine Lust und hat dann quasi eine Abbiegung in ein Ravenloft-artiges Setting gemacht, wo es dann aber auch eingeschlafen ist. Zwischendurch, also ne, kann man auch sagen, die Leute haben geheiratet, sie haben sich geschieden, sie sind woanders hingezogen, also es passiert ja ständig irgendwas. Ja, klar. Das bei Rise of the Rune Lords, das waren glaube ich 7 Jahre, die wir daran gespielt haben. Wir sind nicht mal weit dran bei Band 3 gelandet. Du musst also auch eine gewisse Disziplin haben, sag ich mal, einmal im Monat mindestens zu spielen, sondern du musst auch manchmal, also ich kann mich noch dran erinnern, zum Beispiel, da war ein Nachmittag, da haben wir eine Insel vor Sandpoint erforscht, wo wir dachten, da ist irgendwas. Da haben wir 3, 4, 5 Stunden gespielt, ohne irgendwas zu entdecken. Ich sag mal, wenn da nichts gewesen ist, hätte ich die ganze Szene nach spätestens nach 15 Minuten geframed. Insofern, dass ich sage, als Spieler da, ihr untersucht die Insel gründlichst, ihr könnt aber nichts entdecken und kehrt abends mit dem Boot wie nach Sandpoint zurück. Was wollt ihr am nächsten Tag tun? Und dann hat das den Spieler hoffentlich vermittelt, dass da nichts zu finden ist. Aber die 5 Stunden da suchen zu lassen, ja, das ist ja, das ärgert mich denn ganz persönlich, wenn ich einmal im Monat spiele oder einmal alle 3 Monate spiele, noch schlimmer, und dann versumpft die ganze Spielzeit in so einer Aktion, die nichts bringt. Ja. Schlimm. Also ich bin schon einer, der guckt, dass Kampagnen vorankommen. Finde ich auch gut, wenn andere Spieler das so sehen können, also zum Beispiel der dein Podcast-Chef-Kritiker, der Fnord, der ist zum Beispiel auch so ein Spieler. Liebe Grüße. Der, ja, richte ich auch gerne persönlich aus. Der auch sehr kampagnenorientiert spielt. Das wird zusammen eine Zombie-Kampagne gespielt beim Olaf. Das ging dann auch bisschen besser voran als einiges andere. Ja. Ich fühle absolut, was du sagst. Ich kann es auch überhaupt nicht leiden, wenn es nicht vorwärts geht. Wenn ich irgendwie Horrorgeschichten lese in Rollenspielgruppen, in Rollenspielforen bei Facebook oder so, dass teilweise ganze Spielsitzungen damit vergeudet werden, irgendwie, ich spiele jetzt aus, wie ich auf dem Marktplatz noch 2 Golddukaten Rabatt aushandle, kriege ich die Krise. Ein ganz konkretes Beispiel, ich habe ja vorhin erzählt von der Space 1889 Runde, wo ich mit dem Blaskor war. Das ist das alte Einstiegsabenteuer gewesen für das System. Und als ich in dieser Runde war, da war ich also als Spieler in dieser Runde, das war glaube ich mein 2. oder 3. Mal Rollenspiel, was ich überhaupt gespielt habe. Ja. Da hat es von 14 Uhr bis früh um 4 gedauert, dieses Abenteuer durchzuspielen. Weil es super ziellos war, die Leute haben ihr Kram eingekauft, gelabert, irgendwas. Ich habe das Abenteuer selber ganz oft geleitet, weil es ein gutes Abenteuer ist. Ich leite das weg in 2 bis maximal 3 Stunden und du hast das absolut selber erlebt. Ja. Und wenn ich meine Kampagnen hatte, dann gerade zum Beispiel ganz konkret bei Space 1889, dann haben wir an einem Spielabend, ich sage mal, ein Spielabend ist 4 Stunden, maximal 5, manchmal auch ein bisschen weniger, haben wir jeweils ein Abenteuerbuch, was es zu kaufen gab, oder ich habe es als Riesexemplar bekommen vom Uhrwerk Verlag, durchgespielt an einem Abend und haben genau dasselbe erlebt wie andere, die dafür teilweise 14 Stunden gespielt haben. Das merke ich auch, dass ich... Und das demotiviert dich. Also, ja, wenn du halt, du möchtest, du spielst Rollenspiel, weil du ein Abenteuer erleben möchtest. Und also wenn du das möchtest, man, es gibt ja welche, die wollen einfach nur als ihr Charakter agieren und quasi Theater spielen, für die, ja. Bei dem ist es was anderes. Aber ich zum Beispiel, die meisten, mit denen ich spiele, auch meine Insta-Girls-Runde, die wollen halt was erleben. Die könnte ich niemals dafür begeistern, 14 Stunden mit denen irgendwie, wir kaufen uns jetzt Zutaten zum Brotbacken zu spielen. Ja, ja. Ja, ist absolut nachvollziehbar. Drückt man jetzt vielleicht gerade jetzt auch zu dieser Zeit ein Auge zu, wenn man halt weiß, okay, man trifft sich so einmal die Woche, also bei mir zum Beispiel, wenn da mal so eine Phase ist, ja, okay. Aber ja, es darf natürlich keine Überhand nehmen. Aber umso schöner ist es dann natürlich, wenn es dann auch Systeme gibt, die auch direkt auf so eine gepasten Sachen ausgelegt sind, wie zum Beispiel Schatten des Dämonenfürsten, das ja wirklich darauf ausgelegt ist, dass du in einem Spielabend ein Abenteuer erledigt hast, steigst eine Stufe auf und das geht dann immer so weiter bis 10 Abenteuer, bis du quasi eine Kampagne gespielt hast, also maximal 10 Spielabende im besten Fall und dann ist das Ganze halt durch und dann hast du halt einen schönen Charakter, der halt was kann und entweder hast du das große Böse besiegt oder halt nicht, aber da sind halt wirklich die Abenteuer auch entsprechend getaktet. Ich meine, gut, klar, aufblähen kann man alles, aber ist definitiv ein Rundum-Konzept, das auch speziell sich so auf Feierabendspieler bezieht. Ne? Mit Savage World ist ja ähnlich, das ist zwar ein bisschen älter, aber es wurde auch daraufhin konzeptioniert, dass man quasi wenig Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit braucht, sondern schnell im Vergleich zu D&D 3 damals schnell Abenteuer spielen kann. Und das erfüllt es eigentlich auch ganz gut. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es ja bei Savage Worlds auch diese Plotpoint-Kampagnen. Ja, genau. Daher, wenn du einen bestimmten Abschnitt gespielt hattest, den konntest du quasi mit Gruppe X spielen. Und wenn dann ab dem bestimmten Punkt wieder jemand dazu kam, hat das Narrativ komplett reingepasst und du konntest problemlos weiterspielen. Und das ist ja bei uns jetzt bei Beyonce, bei unserer Runde zum Beispiel auch. Sagen wir mal, wir sind so 3 Spielerinnen und ich als Spielleitung, die so fest sind und nochmal 4 Mädels, die durchaus wechseln, wie die halt gerade Zeit und Lust haben. Und wenn wir immer sogar so pro Spielabend ein oder 2 Abenteuer spielen und es geht immer wieder an diesem einen Punkt zurück oder die Kampagne führt immer wieder an einem Punkt, wenn am nächsten Abend jetzt 2 andere Mädels dabei sind, dann können die problemlos wieder einsteigen und sagen, ich spiele jetzt dieses Abenteuer, ich spiele jetzt die nächsten 2, 3 Abenteuer mit und dann mache ich wieder eine Pause. Und ich glaube, so kann die Runde ganz gut überleben, weil du musst ja nicht zwingend irgendwie immer dabei sein. Das führt zu Druck. Wenn ich in einer Runde bin, wo es heißt, du musst unbedingt immer dabei sein, da würde ich mich so unter Druck gesetzt fühlen, dass ich mir erstmal schon überlegen würde, möchte ich denn da überhaupt dabei sein? Oder habe ich auch mal die Möglichkeit, dass es heißt, ja, du hast auch dein eigenes Leben und wenn du mal 2, 3 Runden nicht da bist, ist es okay, du kannst immer wieder einsteigen und gleichberechtigt weiterspielen. Ja, genau. Eine Sache, die wollte ich noch aufgreifen, nämlich ich habe auch gemerkt, dass ich relativ konzentriert spielleite und relativ nicht schnell. Ich hätte da manchmal das Gegenbeispiel einer Cthulhu-Runde und das ist jetzt ausdrücklich nicht die unsere Proberunde mit Felix gewesen. Nicht, dass er sich beleidigt fühlt. Nein, das war auf Haus Wetterstein. Da wurde ich dann eingeladen von einem alten Freund, der also quasi eine Bekannten hat und die haben den Cthulhu gespielt am großen Tisch am Haus Wetterstein. Und da ist der eine mal weggegangen, wieder hingegangen, wurde geschnackselt zwischendurch. Okay. Das machen wir in unserer Mädelsrunde auch immer. Jetzt ist die Frage, welche Erkenntnisse noch anders. Das ist interessant. Verbal geschnackselt. So. Geschnackt, wolltest du sagen. Es sei denn, du. Ja. Ich finde, verbal geschnackselt geht auch. Naja, jedenfalls, das war so ein unkonzentriertes Spiel. Die Leute hatten sich alle nicht auf das Spiel konzentriert. Und ich war da echt genervt. Also, es hat mir absolut keinen Spaß gemacht. Mal ganz davon abgesehen, dass ich kein großer Cthulhu-Fan bin, aber die Gruppe war so. Schlimm, sage ich mal. Also da konnte ich keinen Spaß haben. Ich muss, wenn ich Rollenspiel spiele, muss das auch eine gewisse konzentrierte Atmosphäre sein. Das ist mir schon wichtig. Und man sagt ja, wenn es mal was zu lachen gibt, gibt es was zu lachen. Aber wenn so ein Scherzchen ist okay, aber es müssen nicht 3 hintereinander sein. Dann gibt es auch Backpfeife. So. Dann wollen wir mal gucken, ob wir noch ein bisschen Text haben wir noch. Ob wir dem noch was entlocken können. Zuletzt wäre dann noch die Frage, wie überlebe ich als Spielerin... Oh, Moment. Da brauchen wir nicht. Wie überlebe ich als Spielerin den kommenden Spieleabend? Das erste Mal, dass hier gegendert wurde. Also in dem Text. Ich kann auch sagen, dass das erste Mal ein GK-Podcast ist. Aber wir entwickeln uns weiter. Wir geben uns Mühe. Welche Rituale ermöglichen euch das Überleben? Überlebe ich als Spielerin den kommenden Spieleabend? Welche Rituale ermöglichen euch das Überleben? Was gehört für euch einfach dazu? Und das ist auch noch so kurios. Welche verrückten Angewohnheiten überleben in eurer Gruppe entgegen jeglicher Absicht? Ach so, ist das gemeint. Okay. Also, welche verrückten Angewohnheiten überleben in eurer Gruppe entgegen jeglicher Absicht? Also, was weiß ich. Dass man sich mal eine Pizza bestellt oder sowas. Obwohl man das gar nicht will. Massenbeeinflussung? Also, habt ihr das verstanden? Oder, Ja. Okay. Ich hab's jetzt erst, glaube ich. Sieht halt erst so langsam durch bei mir. Hat jemand ein Beispiel von einer Gruppe, wo es also irgendwelche Rituale gibt, die kurioserweise mal weiter überleben? Bei uns war das so, dass bevor quasi der Platz, wo wir mal gespielt haben, dass immer bei demselben Lieferdienst bestellt worden ist. Also wirklich immer bei demselben Lieferdienst. Und alle haben irgendwie auch immer dasselbe sich bestellt. Immer. Und es war irgendwie so ein Dünner, der alles macht. Ja. Was okay war, aber es hätte sicherlich für die einzelnen Gerichte immer jeweils irgendwas Besseres gegeben. Aber es musste immer dieser eine Lieferdienst sein. Und irgendwann habe selbst ich angefangen, nicht mehr zu meckern, dass es also mittelmäßig schmeckt, sondern habe mir auch treu doof immer meine Parmesan-Nudeln bestellt. Also bei mir, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt eine generelle Entwicklung war, weil es betrifft jetzt im Prinzip nicht nur eine Gruppe, sondern eigentlich ziemlich viele, ist tatsächlich der Umstand Alkohol beim Rollenspiel. Dass man, gönnt also man sich mal ein Bierchen. Nicht kein Alkohol beim Rollenspiel, sondern Alkohol beim Rollenspiel. Ja, und das ist ja genau der Punkt, weil vor einigen Jahren war das tatsächlich, da war Alkohol kein Thema. Und irgendwann hat sich es aber so eingeschlichen, dass die Spieler irgendwas dabei hatten. Mein Bierchen, mein Weinchen. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Punkt, der ziemlich viel meiner Runden betrifft. Dass dann immer auch ein Schluck Alkohol dabei ist. Und ich betone jetzt immer. Ja, okay. Das ist etwas, was ich tatsächlich nur aus Runden mit dir, mit euch kenne. Vielleicht bin ich auch der Auslöser. Ich weiß es nicht. Aber in anderen Runden ist es für mich eigentlich nie ein Thema. Obwohl, wenn ich so überlege, in einer Runde, wo ich selber Spieler war. Wir haben meistens aber Tabletop oder Brettspiele gespielt, aber halt auch manchmal Rollenspiele. Und der Gastgeber war schon ein Connoisseur für verschiedene Sachen. Und da gab es immer zum Anfang irgendeine Kaffeespezialität, also wirklich immer. Man hat auch angefangen, irgendwie selber Cold Brew zu machen, das war damals voll der Trend. Ich glaube, Bitter ist immer noch so ein Trend, da jetzt nicht mehr ganz so drin. Nach wie vor, ja, das kann man so sagen. Nach wie vor, das war immer der Beginn. Dann gab es immer in der Mitte vom lokalen Pizza- und Dönerdienst, der schon kannte. Also der hat schon eine Nummer gesehen, das ist mir mein Stammkunde, wie immer, ja, ich liefere gleich. Und am Ende gab es immer irgendeinen super teuren Whisky. Da ich kein großer Alkoholtrinker bin, konnte ich das jetzt nie irgendwie groß würdigen. Aber ich habe natürlich auch irgendwie mitgemacht, weil alle das gemacht haben. Doch, ja. Also ja, es gibt schon so kleine Rituale, aber jetzt nicht irgendwie, dass alle, keine Ahnung, dreimal erst vorher im Kreis tanzen und irgendwas machen oder so als Ritual. Das so okkulte Rituale. Ich habe ja letztens irgendwie gelesen, wieder mal, als D&D das erste Mal richtig berühmt wurde, gab es irgendwie Satanic Panic oder so. Also irgendwelche solche Rituale haben wir noch nie gemacht. Ja, das Satanic Panic beschreibt ja sozusagen die Übertreibung, die einige Eltern damit hatten, dass es da Dinge wie Dämonen drin gibt. Oh ja, da kann ich auch ein Lied von singen. das kann ich vollkommen nachvollziehen. Eine bei uns in unserer Rollenspielgruppe, da sind die Eltern doch sehr, sehr, sehr konservativ. Ich meine, das ist bayerisches Land. Ne? Und ich war dann dabei und die so, ja, was habt ihr gemacht? Ja, wir haben Rollenspiel gespielt. Was ist das? Ja, ich bin eine Hexe und Zauberer und tu Dämonen beschwören. Und ich habe richtig gesehen, wie die so, was zum Teufel? Der Typ, was macht der da mit meiner Tochter? Was zum Teufel? Vor allem dann. Das ist natürlich hervorragend. Ja, das Gleiche kenne ich halt auch. Also da habe ich auch schon mal in anderen Podcasts darüber erzählt, dass als wir Vampire gespielt haben, haben wir meist bei mir gespielt, wo ich noch zu Hause gewohnt habe, bei meinen Eltern im Keller unten. Und irgendwann, ich glaube, meine Mutter war im Raum nebenan, hat Wäsche aufgehängt und hat dann irgendwann mal so mal hellhörig geworden, was wir da so erzählt haben. Und hat mich dann an dem Abend, nachdem das vorbei war, mich dann zur Seite gezogen und mich tatsächlich gefragt, ob ich irgendwie Satanist wäre. Ob ich mich dafür interessieren würde. Also, ja. Aber nochmal ganz kurz auf die Rituale, also auf das mit dem Alkohol. Ich glaube tatsächlich, wenn ich so rückblickend das betrachte, hat das angefangen. Ich hatte eine Pathfinder-Runde mit einem Bekannten von mir zusammen, der hier in unserem Wohnort eine Kneipe hatte. Mittlerweile hat er sie ja nicht mehr. Und wir haben uns dann ab und an ja doch mal dann da getroffen, einfach aufgrund der Räumlichkeit, weil wir dann den Platz hatten. Und ich glaube, dann wurde aber mal gefragt, oh, hast du ein Bierchen da? Und ich glaube, so ging das dann. Das ist jetzt auch schon wieder diverse Jahre her, aber ich glaube, so hat das seinen Einzug gefunden, bei mir zumindest. Wenn wir das vielleicht mal ein bisschen weiterdenken, diese Frage, gibt es denn so, sagen wir nicht Rituale, aber sowas wie Running Gags zum Beispiel in euren Runden, die immer und immer wieder kommen, die sich quasi ritualisiert haben, um jetzt näher am Text zu bleiben? Das ist eine gute Frage. Fällt mir jetzt spontan aber nichts ein. Also ich würde sagen, wahrscheinlich gibt es das schon, aber ich kann mich jetzt auch an nichts Konkretes entsinnen. Also außer, dass man sich vielleicht mal dann tatsächlich, wenn man zusammen sitzt, über Anekdoten erzählt oder unterhält, was auch schon fast so ein Ritual dann für sich ist, weil man das mit untereinander dann verbindet, aber ja. Ansonsten ein Running Gag innerhalb des Spiels, was man vielleicht als Charakter dann auch macht. Hm. Ey, man hat ja, was weiß ich, wenn wir es jetzt bei Glorian treffen mit unserer Räuberrunde, da ist ja zum Beispiel die Johanna dabei und er hatte als Beruf ist hier bei der Bundeswehr und quasi ist sie immer die härteste unter uns Weicheiern. Das zum Beispiel ist ja auch mal so ein wiederkehrendes Thema, was aber ganz lustig ist. Das stimmt. Wir haben so bei uns den Running Gag tatsächlich die Selina. Das war, glaube ich, in der zweiten Runde, die wir jemals überhaupt gespielt haben. Und das war eben diese Space 89-Tour, die ich auch geleitet habe. Und da ist es ja so, deine Kampfstärke hängt da relativ stark ab von den ganzen Eigenschaften, die du hast. Teilweise, wenn du richtig Pech hast und hast einen schlechten Charakter irgendwie gebaut oder so, hast du irgendwie 0 Würfel im Angriff, aber du kannst den Gegner irgendwie so ein bisschen trotzdem überwinden, indem du irgendwie was anderes machst und gut erklärst, warum du das machst. Und die hat halt einen super, ultra, mega charismatischen Charakter gehabt, die eine Filmschauspielerin war. Und hat sie quasi den bezirzt, den Bösewicht, in dem sie irgendwie so mal das T-Shirt hochgezogen hat. Also in-game. Und dieser Running Gag zieht sich jetzt durch. Bei allen Abenteuern, die wir spielen, immer wenn irgendein Charakter ist, und selbst wenn sie halt quasi bei Beyond the Wall ihr Kettenhemd hochziehen muss, dieser Running Gag zu versuchen, den Oberbösewicht erstmal mit zu bezirzen, mit T-Shirt hochziehen, Kettenhemd hochziehen, Rüstung hochziehen, was auch immer, bringt immer wieder denselben Lachmann, immer wieder so, ach, weißt du noch, damals bei Space 1889, wo du die Marsianer bezirzt hast. Also wenn es danach geht, das ist aber ein Running Gag, den ich selber nicht mitbekommen habe, also wie er sich etabliert hat, nicht mitbekommen habe, aber ich weiß zumindest, dass in meiner Warhammer-Runde, die ich ja auch noch habe, gibt es auch wiederkehrend einen Charakter oder einen Spieler, der, wenn er irgendjemanden zu trösten versucht, immer sagt, na, ist nicht so schlimm. Und das beruht wohl auf einem Abenteuer, das die, da war ich aber noch nicht in der Runde dabei, in der Vergangenheit gespielt hatten und jener Spieler halt einen Charakter verkörpert hat, der, weiß Gott, nicht empathisch war und irgendwie dann eine Mutter gerade ihre ganzen Kinder verloren hat, plus Ehemann und er dann sagt, na, ist nicht so schlimm. Oder wird schon wieder. Und das graben die dann zumindest aus. Das kommt aber in unseren Runden auch relativ häufig dann zum Vorschein, ja. Okay, mir ist auch noch was eingefallen von, das kommt aus der erwähnten Rise of Runos Runde, wo ich einen sehr jungen Magier gespielt habe, der noch sehr naiv war und ich mich rollenspieltechnisch, und ich möchte, das war eine rollenspieltechnische Entscheidung, stand da ein Gebräu rum. Ich hab da den so gespielt, dass der total fasziniert ist von diesen Rune Lords und alles von denen quasi aufgesaugt hat. Und da stand dann halt eine Schale mit schwarzem Wasser. Natürlich war mir das schon bewusst, dass das keine gute Idee ist, davon was zu trinken. Und jedenfalls habe ich so mit so einer Fingerspitze rein und das dann probiert. Das wurde mir noch Jahre später nachgehalten, dass ich da halt schwarzes Wasser getrunken hätte. Und also das hat sich dann auch auf die verschiedensten anderen Runden rübergegriffen, bis dann endlich bei Harry Potter Professor Dumbledore ja auch dieses schwarze Wasser getrunken hat, wie ich darauf verweisen konnte. Damit warst du rehabilitiert. Ja, also ich möchte sagen, das war mir in dem Moment natürlich auch bewusst, dass das vielleicht, aber ich dachte mir, wenn ich eine kleine Menge probiere, die Tabelle wird schon nicht so schlimm sein, dass ich das nicht. Und ich wollte das halt, ne, weil ich. Das sollte da tatsächlich meinen Charakter darstellen. Ich glaube, das haben die bis heute nicht verstanden, dass das kein. Ach nee, da macht man schon mal Rollenspiele, dann wird das noch nicht mal von diesen Banausen genossen. Ja. Ich sag das ja auch immer, aber mir glaubt ja auch keiner. Ja, gut. Da erinnere ich mich, wir hatten. Gibt es zwar auch eines der ersten Abenteuer in der Rollenspielrunde. War, es heißt irgendwas mit Schnabelmenschen. Das ist ein DCC-Promo-Abenteuer. Und da gibt es so grüne Flüssigkeit, wo, glaube ich, die Larven oder so, die Schnabelmenschen-Larven oder irgend sowas drin sind. Und die Spielfigur meiner Freundin ist damals einfach reingesprungen, zu gucken, was passiert. Und du kriegst, weil das halt giftig ist, immer wieder ganz starke Mali und dein Charisma-Wert sinkt immer weiter und immer, immer weiter. Und wir haben uns dann noch, immer noch, die Kampagne läuft ja noch, die Beyond the Wall-Kampagne, wo wir das gespielt haben. Und wir machen uns quasi immer noch drüber lustig, wie hässlich ihre Waldläuferin mittlerweile ist, weil sie halt in dieses Chemiefass oder in diese Chemiebrühe reingesprungen ist. Einfach aus Neugier, ohne einen wirklich ersichtlichen Grund. Selber schuld, würde ich sagen. Jetzt ist sie der Joker. Genau, sie ist der Joker. Der Joker von Beyond the Wall. Er hätte auch einen Massenangriff auf alle Umstehenden durch einen Splash-Angriff sein können. Stimmt, mit Arschbombe rein. Das hätte ich mir das schon mal vormerken können. Chemie-Schutzanzug und dann bam. Jetzt hat sie ihre ganzen Erfahrungspunkte quasi reingesteckt darin, um das Charisma wieder hochzuprügeln. Jetzt ist sie, glaube ich, bei plus minus null. Und alle anderen haben schon irgendwie bei allen anderen Charakterwerten teilweise plus 2, plus 3, plus 4 und sie hat überall noch ihre Standardwerte, weil sie halt versucht hat, ihr Charisma wieder hochzuprügeln. Ja, das würde auch an mir nagen. Ja, genau. Die CC kann man auch theoretisch Charakterwerte verbrennen und so. Ja, das war wahrscheinlich ein Beispiel dafür. Mhm. So, ja, damit sind wir am Ende des Kammerwald-Themas Überleben. Erstmal grundsätzlich vielen Dank für das Thema. Ich glaube, ich stamme von Benjamin Hirt, bin mir nicht ganz sicher, weil das irgendwie im Forum die Erstellernamen sind irgendwie, weiß ich auch nicht, was da gerade los ist, aber war auf jeden Fall schön geschrieben und wir konnten einiges rausholen. Ja, und nachdem wir 100 Ausgaben haben, können wir jetzt mal horchen, ob andere uns ein weiteres Überleben wünschen, möchte ich mal sagen. Oh ja, schön formuliert, ja. Und wir hören uns wieder bei der Ausgabe 101. Bis dann. Und danke an unseren Gast noch an der Stelle. Sehr gerne. Danke.